Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast im Jahr 2021. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Der Marvin. Hi. Die Patricia. Hallo. Und wir haben heute einen Gast, den Quirin von Create Football. Hi, Quirin. Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Immer gerne. Ja, normalerweise kommt an dieser Stelle das Housekeeping. Das schieben wir heute mal ein bisschen nach hinten, weil wir haben wichtige Themen zu besprechen. Da war dieser Abgang dieses Stürmers Bas Dost, der zumindest für mich so ein bisschen überraschend vom Zeitpunkt her kam, so kurz vor dem Geschenke auspacken am 24. tatsächlich. Und dann kam der Quirin um die Ecke und sagt, wir sind Create Football, wir haben uns mal so ein bisschen die Sachen angeguckt und wir haben coole Alternativen, die vielleicht für die Eintracht da interessant wären. Und da haben wir uns gedacht, die anderen reden alle so ohne irgendwie Datenbasis drüber, lass es uns doch mal richtig machen und wir reden mit Datenbasis darüber. Deswegen ist der Quirin heute da. Bevor wir über die Spieler sprechen, die ihr da rausgesucht habt, erklär uns doch mal kurz, was ist denn Create Football, was kann man sich darunter vorstellen und wie kann man euch finden? Ja, uns kann man auf Instagram finden unter createfootball_com. Wir sind aber auch auf Facebook vertreten. Wir haben auch eine Website, createfootball.com. Wir haben auch einen eigenen Podcast. Vielleicht ist da ja mal jemand von euch zu Gast, wenn wir über die Eintracht sprechen. Create Football, der internationale Fußball-Podcast, überall abrufbar, genauso wie der Eintracht-Podcast. Ja, wir sind sozusagen ein Portal über den nationalen und vor allem auch über den internationalen Fußball. Wir analysieren, wir berichten über bestimmte Spieler, über spannende Teams, über spannende Vorgänge in Ligen. Ob es jetzt der Neuzugang von mögliche Neuzugang von Leverkusen ist, Kamaldin Sulemana, oder ob es Gaziantep ist, die in der türkischen Liga seit 17 Spielen ungeschlagen sind. Wir suchen uns da eben spannende Themen raus. Jeden Tag kommen da Posts, kommen da neue Infos für unsere Follower und wir gehen den ganzen Geschehnissen eben ein bisschen mehr auf den Grund. Wir berichten nicht nur, sondern wir gehen da eben auch in die Analyse. Wir haben da eine Kooperation mit Instat Football. Die betreuen auch mit ihrem Datentool viele Fußballvereine in Deutschland, auch im Ausland. Und dadurch können wir eben einen objektiven Ansatz sozusagen fahren und mit den Daten eben genau in der Tiefe graben, wo liegen wirklich die Gründe, begraben, warum bestimmte Dinge denn so ablaufen oder warum bestimmte Spieler interessant für bestimmte Teams sind. Und da bei Eintracht, Frankfurt ist natürlich jetzt super interessant mit Bas Dost, der gegangen ist. Wer könnte kommen? Es soll ja definitiv ein Spieler kommen. Und da springen wir jetzt nicht auf den Zirkze-Hype-Train auf, sondern suchen mal vielleicht in anderen Ländern ein paar Alternativen, die auch wirklich dem Spielertypen Dost entsprechen und stellen die heute mal euch vor. Okay. Warum springt ihr nicht auf den Zirkze-Hype-Train? Weil ihr sagt, er passt vom Spielcharakter her nicht oder einfach, weil ihr sagt, ihr wollt euch nicht an diesen Mainstream-Gerüchten beteiligen? Ja, beides so ein bisschen. Also ich sage mal so, Zirkze ist natürlich ein interessanter Spieler, der hat auch ein gewisses Potenzial, das kann man nicht bestreiten, aber wir sagen jetzt halt nicht, ja, der hat jetzt vielleicht noch nicht so gute Stats und könnte aber in 2-3 Jahren die guten Stats aufrufen, wenn man sieht, dass die Eintracht jetzt einen Spieler braucht, der eigentlich eine Soforthilfe sein kann. So eine Zirkze könnte man sich dazu holen, wenn man sagt, man hat ein, zwei Stürmer oder besser gesagt zwei Stürmer, mit denen es passt. Zum Beispiel, wenn man den Dost behalten hätte, könnte man den Zirkze möglicherweise als Perspektivspieler da auch als dritten Stürmer mit reinbringen. Aber wenn man sagt, man braucht eine Soforthilfe, dann musst du eben nach Spielern schauen, die jetzt schon ein gewisses Niveau erreicht haben, sei es auch in einer anderen Liga. Und auch die Werte, auf die wir später zu sprechen kommen, von Dost zumindest mal in der anderen Liga auch matchen können, sodass sie dann zumindest auf einem annähernd gleichen Niveau auch sind. Okay. Interessant. Quirin, eine Frage. Ihr müsst ja hier verschiedene Variablen haben, damit ihr auch was miteinander vergleichen könnt. Und da habt ihr einfach als feste Basis gesagt, wir suchen tatsächlich einen klassischen Ersatz für Dost. Also ihr habt euch die Werte von Dost angeschaut und habt gesagt, jetzt ist er weg, jetzt wollen wir schauen, wer wäre ein klassischer Ersatz für Dost. Das ist euer Ansatz. So habe ich das jetzt falsch verstanden. Nee, da hast du eigentlich recht damit. Also bei uns, wir gehen viel über Spielertypen, über Spielstile. Bas Dost ist so der typische Targetman, ist eben einer von möglichen 5 Spielertypen bei Stürmern. Da gibt es auch noch sowas wie Mobile Striker, Shadow Striker, die eben alle so bestimmte Fähigkeiten, sage ich mal, miteinander kombinieren. Und der Targetman, der Dost eben ist, ist eben dieser klassische Mittelstürmer, physisch stark, der den Ball festmacht, auch für seinen Mitspieler mal auflegt, ein super Kopfballspiel hat, gerade in der Offensive, und auch eben mit seinen Flügelspielern auch gut zusammenspielen kann, aber den Ball natürlich auch mal ins Tor bringt. Und so einen Spieler hat die Eintracht jetzt eben nicht mehr im Kader, und wir sind davon ausgegangen, gerade auch nach dem Interview, was Bobic geführt hat, dass man eben so in die Kategorie Zirkze eben rein möchte, also sei es jetzt vom Spieler, der noch ein gewisses Potenzial hat, aber auch vom Spielertypen her. Deshalb sind wir eben in diese Schiene reingegangen, auch eine Art Targetman zu suchen, der eben zusammen mit Silva oder auch ohne Silva da vorne drin auch mal auflaufen kann. Okay, sehr gut, ja. Okay. Spannend. Dann bin ich jetzt mal gespannt, weil da sind ja auch so einige Gerüchte schon so am rumwabern. Jovic ist ja so ein Thema, was da rumläuft, wo, glaube ich, ganz viel Herzblut von Eintracht-Fans auch drinsteckt. Aber auch Zirkze hatten wir ja gerade eben schon gesprochen. Lammers war, glaube ich, auch ein Kandidat, den ich jetzt das öfter mal gesehen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da so an Spielern rausgesucht habt und warum ihr gerade die rausgesucht habt. Also warum ihr sagt, die würden gut zur Eintracht und als Spieler neben einem Silva da ganz gut reinpassen. Magst du mal vielleicht so den ersten in den Raum werfen? Ja, gerne. Also da muss ich vielleicht noch kurz ergänzen, dazu erklären, dass wir da sogenannte KPIs festlegen für den Targetman sozusagen. Also KPIs sind Key Performance Indicators, die eben beschreiben, welche Werte sind wirklich wichtig für einen Targetman. Weil ob ein Targetman jetzt gut flanken kann beispielsweise, ist egal. Oder was heißt egal, aber ist nicht so sonderlich wichtig. Da gibt's wichtigere Faktoren. Okay. Und bei Bas Dost sind das zum Beispiel die Offensiv-Zweikämpfe. Da ist er wirklich bärenstark gewesen, hat da, ich habe die ganze Zeit bei der Eintracht betrachtet, die 36 Bundesligaspiele von Bas Dost, hat da 7 Offensiv-Zweikämpfe pro Spiel gewonnen, sind 56%, was wirklich ein außerordentlich guter Wert ist für einen Stürmer. Auch seine 5,5 gewonnenen Kopfballduelle mit 57% Erfolg, reicher Gestaltung, sind auch sehr, sehr stark, und das sind eben zwei Faktoren, die man da schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und nach denen wir dann eben natürlich auch potenzielle Ersatzspieler, sage ich mal, gesucht haben. Und da gehe ich direkt mal auf den ersten ein, den ich auch schon direkt auf dem Titelbild für unseren Post, der morgen bei uns erscheinen wird, auf Instagram direkt auch schon draufgepackt habe, und das ist Shama Nicholson vom RSC Charleroi aus Belgien. Super interessanter Spieler, 23 Jahre alt, er ist 1,92 groß, Nationalspieler Jamaikas, und der erfüllt eben einige dieser KPIs wirklich jetzt schon sehr, sehr gut und ist zudem auch torgefährlich und legt auch für seine Mitspieler häufig mal ab. Okay. Klingt jetzt grundsätzlich natürlich gut, aber die Frage, die sich dann mir auch immer wieder aufdrängt, ich weiß nicht, bist du überhaupt noch da, weil irgendwie habe ich gerade das Gefühl, er ist weg. Nee, ist er noch da? Bin da, ja. Ah ja, sehr gut. Was mich jetzt interessieren würde, ihr berechnet aber jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise die Möglichkeit eines Transfers tatsächlich, ne? Es ist nur ein rein theoretischer Aspekt, der würde von dem Aspekt der Ähnlichkeit zu Bas Dost und gleichzeitig auch, was die Eintracht sucht, gut passen, aber dass es irgendwie relevant ist, wahrscheinlich eher nicht zwingend, ne? Weil ich meine, wenn der 6 Tore geschossen hat jetzt in der Jupiler Pro League, da wird er für den eigenen Verein auch relativ wichtig sein. Und das heißt, dass es für uns nicht zwingend realistisch ist, mit einem Betrag von, was weiß ich, 2 Millionen ihn verpflichten zu können, was im Raum steht, was wir vielleicht zur Verfügung haben. Genau, da machen wir uns natürlich auch Gedanken. Wir arbeiten auch mit einigen Vereinen zusammen, haben da auch so eine Business-Variante sozusagen von Create Football geschaffen, wo wir auch wirklich Vereine in dieser Schiene beraten. Die Eintracht ist leider noch nicht dabei. Wenn Freddy Bobic zuhört, kann er sich gerne bei uns melden, weil wir eben so beim Scouting unterstützen, weil bei vielen Vereinen eben immer noch dieses Netzwerk-Scouting am Laufen ist. Dann ruft man Berater an, ob die nicht einen Spieler verfügbar haben, oder man schaut sich viele Videos an. Man tappt da so ein bisschen im Dunkeln, versucht dann einen Spieler zu finden, der vom subjektiven Eindruck des Scouts einen guten Eindruck macht, so wie jetzt ein Zirkze, den hat man da 2-3 Mal in der Bundesliga gesehen, da hat er mal ein Tor gemacht, da hat er mal ein Kopfballduell gewonnen, und viele Scouts verlassen sich dann eben da extrem auf ihren subjektiven Eindruck, und ohne da jetzt jemanden kritisieren zu wollen, weil der subjektive Eindruck, den habe ich natürlich auch. Ich kann jetzt halt objektiv in die Daten reinschauen und mir deswegen ein anderes Bild auch schaffen. Aber das ist eben so ein Punkt, dass du in die Daten reinschaust, bevor du in irgendein Video oder in Live-Scouting reingehst, damit du einfach schon mal weißt, welche Spieler sind überhaupt ja interessant, weil sie ein ähnlicher Spielertyp sind wie der Spieler, den ich brauche. Und es ist eben bei Shamar Nicholson genau der Fall, dass du eben jetzt weißt, okay, der Spieler gewinnt 53% seiner Kopfballduelle, ist damit der beste Spieler, den aus denen, die wir rausgefunden haben, hat eine solide Chancenverwertung, gewinnt 7 Offensiv-Zweikämpfe, also alles Werte, die an Dost ranreichen. Dazu ist er noch recht jung mit 23 Jahren und auch sein Marktwert von 2,5 Millionen und da die Tatsache, dass er auch 5-mal nicht von Anfang an gekommen ist in der Liga, zeugt alles davon, dass man ihn für so eine Summe um die 5 Millionen mit Sicherheit auch verpflichten könnte. Und das sind alles Faktoren, die wir dann eben in so eine endgültige Transfereinschätzung einfließen lassen. Okay, verstehe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht erschlagen. Nee, auf gar keinen Fall. Alles interessant. Hast du denn vielleicht, wenn du dir weitergehende Gedanken gemacht hast, vielleicht noch die eine oder andere Option für uns, die bereits diskutiert wird vielleicht auch? Es gibt ja, du hast ja eben einen schon angesprochen, dass du dich nicht über Zirkzee großartig äußern willst, weil er für dein Dafürhalten vollkommen verständlich auch nicht die Kriterien hat, also denen nicht entspricht. Aber es gibt ja durchaus vielleicht andere, die eher näher kommen könnten, wie ein Sam Lammers, der ebenfalls relativ groß ist mit 1,89. Auch 23 Jahre alt, natürlich nochmal eine andere Kategorie, Marktwert von 9 Millionen. Weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt oder könntest du uns dazu Input geben? Welche Möglichkeiten siehst du da noch? Genau, also ich habe Zirkzee mir natürlich auch angeschaut bei ihm. Man musste auch so ein bisschen den Datenfokus so ein bisschen ausklammern bei ihm, weil es schwierig ist, ihn zu bewerten. Also er hat jetzt in der Saison 3 Spiele in der ersten Liga gemacht, 3 Spiele in der dritten Liga für Bayern 2. Und wir sagen immer, man braucht mal mindestens 10 Spiele, um den Spieler so ein bisschen einschätzen zu können, weil natürlich diese 3 Spiele von ihm auch einfach ja eine Overperformance oder Underperformance gewesen sein kann. Deswegen habe ich mir bei Zirkzee vor allem die Stats mal aus der letztjährigen Drittligasaison angeschaut, wo die Bayern ja schon die dritte Liga ordentlich aufgemischt haben. Und auch da, wenn du jetzt den Vergleich ziehst mit Shamar Nicholson, der 7 Kopfballduelle gewinnt und bei Zirkzee waren es in der dritten Liga nur 0,63 pro Spiel. Das ist halt schon ein extrem deutlicher Unterschied. Und dazu kommt, dass er auch derzeit am Fuß verletzt ist bei Zirkzee, wo man auch nicht so genau weiß, wie lange das noch dauert. Deswegen daher Finger weg von ihm. Sam Lammers habe ich mir natürlich da nach den Berichten von heute auch angeschaut. Bei ihm kommt ja sowieso eigentlich nur eine Leihe in Frage. Er ist ja erst im Sommer zu Atalanta gewechselt. Bei ihm muss man auch, selbst wenn die Daten sogar ganz solide ausschauen, so ein bisschen anmerken, dass er jetzt nicht mal 200 Minuten gespielt hat in der Hinrunde bisher für Atalanta, also da quasi der Ersatz von Muriel ist. Und auch im letzten Jahr eine schwere Knieverletzung hatte, auch da nur 9 Spiele gemacht hat, auch nicht immer über die volle Distanz, deshalb auch aus den Gesichtspunkten ein bisschen kritisch. Hab mir da trotzdem mal 19 Spiele rausgesucht, die er so gemacht hat, habe die mal auf 90 Minuten gerechnet, also nicht pro Spiel geschaut, sondern pro 90 Minuten, wo dann die Werte, die er in den Minuten, die er spielt, so natürlich hoch multipliziert werden, um mal zu sehen, okay, was wäre möglich. Bei ihm sind es 2,8 gewonnene Kopfballduelle und zumindest 38% gewonnene Offensivzweikämpfe, also auch ganz ordentlich, war aber wie gesagt auch nur die holländische Eredivisie. Deshalb auch bei ihm würde ich den Daumen eher senken, vor allem weil es auch bei ihm natürlich nur eine halbjährige Leihe wäre und da wahrscheinlich auch eine Kaufoption eher schwierig zu vereinbaren ist. Es ist halt so ein bisschen die Frage, was dann da drin ist. Ich glaube, man kann da über relativ viel durchaus auch reden und ich glaube, das ist ja auch so mit ein Thema, auch bei dieser Zirkzee-Thematik, nicht nur, dass man vielleicht weniger weiß, wie der Spieler tatsächlich da an der Stelle dann performt, sondern auch vermutlich da eine Kaufoption erwartet wird, die vermutlich mal den finanziellen Rahmen doch so ein Stück weit sprengt, wenn nicht zumindest halt sehr stark belasten wird. Genau, da hat ja, gerne. Jetzt stelle ich mir immer so ein bisschen die Frage, so Vergleich mit Dost ist das eine, aber was wir ja auch immer wieder bemängeln und was wir ja auch von Hütter gehört haben, aber auch von Spielern immer wieder gehört haben, beziehungsweise was wir, wie gesagt, immer wieder bemängeln, ist so dieses Thema Geschwindigkeit. Es ist jetzt schön zu gucken, okay, wer hat ähnlich wie Dost diesen Charakter, Zweikampfquote, Kopfbälle. ich bin der Meinung, wir bräuchten halt irgendjemanden, der da halt auch sprinttechnisch so ein bisschen was leisten kann, um halt auch mal einen Raum aufzumachen, in den sich dann auch ein Silva oder auch dahinter irgendwie ein Barcock, ein Younes, ein Kamada, wer auch immer mal irgendwie reinbewegen kann. Ist das so ein Kriterium, auf das ihr da auch geguckt habt? Und könntest du irgendwie einen Tipp abgeben von denen, die du da auf der Liste hast, wer da vielleicht so sprinttechnisch vorne ist? Ja, dazu muss man erwähnen, dass diese ganzen Sprint und, ja, wie sagt man, diese ganzen Bewegungsdaten von Spielern im Datenfokus noch recht wenig zu finden sind, weil es eben in den Ligen auch so eine, ja, auch so eine Sache wieder ist, inwiefern sowas dann auch getaggt wird, also auch wirklich gemessen wird. Da gibt's viele Messfehler, deshalb haben wir da den Fokus noch so ein bisschen weggelegt. Und wir sind auch der Meinung, dass die Eintracht mit Barcock, auch mit Younes, zwei schnelle Spieler in der Offensive schon hat, die man da auch ins Zentrum vorne zu Silva mit reinstellen könnte. Könnt ihr gleich mal sagen, wie ihr sowas sehen würdet. Und du hattest ja auch selbst in dieser berühmt-berüchtigten Büffelherde jetzt auch mit Rebic und mit Jovic zwei Spieler, die natürlich schon ein gewisses Grundtempo hatten, aber jetzt auch keine Weltklasse-Sprinter waren. Deshalb sehen wir da jetzt eher nicht so den Bedarf. Okay. Ja. Ich hab noch eine Frage, Ferin, an dich. Und zwar, jetzt ist natürlich hier, ihr geht ja weg, oder ihr wollt ja eigentlich mit eurem System weg von diesen subjektiven Wahrnehmungen hin zur Objektivität. Das, so verstehe ich das zumindest. Jetzt ist natürlich hier so ein bisschen das Problem, wo ich mir zumindest wehtue, ist ein Vergleich eines Spielers, der dann in der belgischen Liga gespielt hat, natürlich da auch seine Spielzeit bekommen hat, hin zu, wie schlägt er sich in der Bundesliga? Wie macht, das hast du jetzt auch schon gesagt, dann sagst du, Xixi mit dritte Liga hin zur Bundesliga ist natürlich super kompliziert. Gibt es da irgendwie für euch eine Methodik oder habt ihr da auch ein Mittel gefunden zu sagen, jawohl, klar, wir haben hier noch den Faktor, den können wir vielleicht noch mit einrechnen, dann ist eher, sind auch die Ligen und der Spieler dadurch miteinander vergleichbar, weil eigentlich vom Grundprinzip her kann man ja nur sagen, wenn jetzt der Spieler X schon mal gegen, was weiß ich, Wolfsburg gespielt hat und die Gegenspieler hatte, macht er das beim nächsten Mal auch und auch bei der Mannschaft und dann sind die Daten ja eigentlich, sonst hast du ja wieder eine extreme Subjektivität drin, denn es ist ja ein riesiger Ermessensspielraum oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Nee, da hast du schon recht damit. Das ist auch noch eins der Hauptprobleme, muss man auch ehrlich zugeben, vom Datenscouting, dass du eben die Ligen schwer vergleichen kannst. Du kannst natürlich dir anhand von zig Transfers da so einen gewissen Wert errechnen, den du damit einfließen lässt, aber wie das dann am Ende wirklich alles aussieht, kannst du natürlich schwer sagen. Für uns sind immer so Transfers wie zum Beispiel Haller, der aus Utrecht kam, sind so, ja, kleine Punkte, die man da so ein bisschen ranziehen kann, um einfach zu sehen, okay, wie hat ein Spieler, der aus so einer Liga, von dem Liganiveau gekommen ist, wie hat der eingeschlagen? Und da hat man gesehen, bei Haller, dass sich die Daten echt wenig verändert haben und gerade bei einem Stürmer ist es ja auch nochmal so, wenn der Stürmer Kopfball stark ist, dann ist der in der belgischen Liga Kopfball stark, aber auch in der Bundesliga wird der jetzt nicht Kopfball schwach sein. Und deswegen versuchen wir immer, dass du dann in bestimmten Punkten besser bist, vielleicht auch als der Spieler, den du ersetzen sollst, weil man davon ausgeht, dass die Werte schon zumindest ein bisschen runtergehen, was ja auch logisch ist, wenn das Liganiveau einfach höher ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, gerade bei der Eintracht sieht man ja, dass du auch einfach mal das Risiko gehen musst, weil du kannst nicht immer nur in deiner Liga schauen, um dann zu sagen, ja, okay, der war jetzt in meiner Liga wirklich gut, dann wird er auch bei mir weiter so treffen, weil das kannst du natürlich auch nie, ja, oder bekommst du natürlich auch nie garantiert. Aber da hast du schon so einen der wunden Punkte des Datenscoutings so ein bisschen angesprochen. Aber wir sind natürlich trotzdem der Meinung, dass man so ein bisschen die Scheuklappen vieler Bundesligisten ablegen sollte und da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollte und das Risiko auch einfach mal wagen sollte, gerade wenn es jetzt keine wahnsinnig hohe Ablösesumme ist. Gut, sind wir immer für kreative Lösungen, sind wir auch hier immer gerne. Ja, ja, klar, aber ich meine, es ist halt genau das Beispiel, was ist eine relativ niedrige oder einigermaßen akzeptable Ablösesumme, ne? Das ist genau der Punkt. Ich habe jetzt vorhin was von 5 Millionen gehört. Das mag in der Theorie in der großen Fußballwelt allein nur von Zahlen vielleicht so sein, dass 5 Millionen nicht großartig viel Geld sind. Fakt ist aber, in den Zeiten von Corona sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus, ne? Und deswegen kommen halt auch da noch zusätzliche Faktoren hinzu, die es auch für die Eintracht gerade ein bisschen schwierig machen. Na, ich habe noch zwei günstige Varianten rausgesucht, weil ich mir schon dachte, dass das sowas kommen wird. Da gibt's natürlich verschiedene Varianten. Also einer ist Thomas Henry oder Henry, wahrscheinlich Henry, weil er auch Franzose ist, wie sein Namensvetter Thierry. Der spielt bei OHA Leuven, auch in der belgischen Jupiler League. Hat schon 13 Mal getroffen in 17 Ligaspielen dieses Jahr. Hat eine extrem starke Chancenverwertung, ist 1,91 groß, ein richtiger Büffel. Ist auch der Spieler mit den meisten gewonnenen Offensivzweikämpfen aus denen, die wir eben rausgefiltert haben, mit fast 9 pro Spiel. Ist ein sehr interessanter Spieler, hat einen Marktwert von 1,8 Millionen, auch nur noch einen Vertrag über 2,5 Jahre. Also das ist auch jemand, den sollte man für 1-2 Millionen, ja, oder besser gesagt 2-3 Millionen, könnte man den durchaus auch an Land ziehen. Und der zweite ist Graziano Pelé. Den kennt ihr vielleicht, hat bei Southampton eine ganz gute Rolle gespielt, war dann eine ganze Weile in China, ist jetzt ablösefrei und hat auch schon in einem Interview anklingen lassen, er würde einfach gern noch weiterspielen. Auch da mit dem Gehalt ein bisschen runtergehen. Ist zwar schon 35, aber auch extrem stark in der Luft, extrem stark in Offensivzweikämpfen. Das ist natürlich eine andere Variante, die man gehen kann, wenn man sagt, man braucht jetzt eine Soforthilfe und verzichtet jetzt aufgrund finanzieller Möglichkeiten erstmal auf einen Spieler, der einen hohen Weiterverkaufswert generieren könnte. Ich finde es geil, also Thomas Henry, muss man aufpassen, dass man nicht Thomas Henry sagt und plötzlich einen Gin Tonic bestellt, ja, also das ist, das ist halt auf jeden Fall eine spannende Option, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Pelé ist natürlich jemand, glaube ich, jetzt auch schon Mitte 30, glaube ich, auch 35, also das ist natürlich, könnte für den Soforteffekt natürlich trotzdem einer sein, ne, mit der ganzen Erfahrung, die er hat, auch du hast ja schon gesagt, auch ehemaliger italienischer Nationalspieler, könnte ich auch mit mir reden lassen. Mal gucken, ob er dann in dieses Konzept passt, aber sehr interessante Namen, ich danke dir. Ja, bitteschön, also hat mich gefreut, dabei zu sein, bin natürlich gespannt, wer es dann am Ende wird. Ja, man kann natürlich dann immer nur hoffen, dass da die Vereine auch so ein bisschen Wert auf sowas legen, weil am Ende des Tages kann sich natürlich auch ein Spieler mit eher schwächeren Stats gut entwickeln, kann da gut ins Team reinpassen. Schlussendlich, die Daten sind halt einfach eine Unterstützung für die Vereine, die ersetzen da jetzt nicht das Live-Scouting oder auch das Video-Scouting von einem professionell ausgebildeten Scout mit viel Erfahrung. Da habt ihr ja mit Manga einen ordentlichen Scout sitzen und mit Bobic auch einen fähigen Sportdirektor. Aber es sind definitiv Namen, die kann man sich mal anschauen. Ich hatte mir auch noch zu Vangelis Pavlidis und zu Arthur Cabral ein paar Sachen aufgeschrieben. Sind auch noch zwei Namen, die ich einfach mal noch droppen wollte. Ansonsten, ja, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Und ja, gerne mal wieder. Dann können wir mal ein bisschen die Schwachstellen des Kaders analysieren und die Stärken. Wir können ja denn die Nummer machen, dass wir jetzt einfach mal gucken, wenn dann ein Spieler da ist, dass du dann einfach nochmal kurz dazukommst und uns sagst, ob das jetzt rein von der Datenlage ein guter Transfer war oder eher ein weniger so guter. Jederzeit gerne. Also jederzeit transfertechnisch könnt ihr euch da gerne bei mir melden, dann machen wir dann nochmal eine kleine Analyse draus. Hervorragend. Das hilft mir schon mal weiter. Ich bin nämlich in meiner Saison beim Football Manager 3 Tage vor Ende der Saison und muss mir auch langsam Gedanken machen über einen neuen Stürmer. Dann habe ich jetzt schon mal ein paar Namen, die ich abgrasen kann. Ich schreibe dich dann aber an. Ich brauche nämlich auch noch einen Linksverteidiger. Ja, kann ich dir raussuchen. Super. Alles klar. Hervorragend. Dann danke schön. Dann danke dir. Und viel Spaß in der weiteren Aufnahme. Danke. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao. Da waren ja jetzt doch so ein paar Namen dabei, mit denen ich jetzt so auf Anhieb nicht viel anfangen konnte, muss ich ehrlicherweise sagen. Bin mal gespannt, wie kreativ die Eintracht da tatsächlich dann auch so wird. Tatsächlich. Was für mich halt auch noch so ein bisschen unklar bei der ganzen Thematik ist, ist, was tatsächlich der Fokus bei dieser Verpflichtung dann sein wird. Ob es jetzt wirklich um kurzfristige Verbesserungen des Kaders geht, in der Hoffnung, in der Saison noch irgendwas reißen zu können, oder ob tatsächlich dieses Bilden von Werten für die Zukunft da eher im Vordergrund steht. Weil ich glaube, so eine Kombination für den Budgetrahmen, der da vorhanden ist, zu finden, wird nicht so wirklich einfach werden. Ja, ich finde das auch sehr schwer, weil ja auch gesagt wurde, man will schon jemanden, der eine Soforthilfe ist und auch mal Silvers Rolle übernehmen kann. Aber auch dieses Silvers Rolle übernehmen impliziert für mich auch so ein bisschen, spielen wir vielleicht auch einfach weiter mit einem Stürmer und dahinter halt die 3 Zehner sozusagen und beziehungsweise die 2 Zehner. dann brauchst du ja quasi keinen zweiten Stürmer, der Anspruch auf einen Stammplatz hat, weil den hat halt Silva schon. Das ist richtig. Ja. Oder baust du hinter Silva schon jemanden auf, falls Silva dann im Sommer geht? Also was ist der Plan? Ich check's auch noch nicht so ganz und ich finde das auch sehr schwierig zu lösen, um irgendwie alle zufriedenzustellen. Ja, auch in der Kombination mit Ache, der ja auch gekommen ist, um irgendwie zu spielen, der jetzt ja nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie, weil er verletzt war, der aber ja jetzt auch so langsam aus seiner Verletzungszeit wieder rauskommt, der wird jetzt auch nicht so maßlos zufrieden sein, wenn ihm dann da einer vor die Nase gesetzt wird und er noch irgendwie nach hinten rutscht. Ja, ja. Das ist es nämlich. Vor allem hast du auch noch dann im Sommer Juveljic, der wahrscheinlich zurückkommt. Korrekt. Ist halt irgendwie schwierig, da alles zu vereinbaren. Und ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss, weil ich glaube, alle zufriedenstellen wird sehr, sehr, sehr schwer. Ja, definitiv. Also ich glaube aber schon, dass es halt insofern auch schwierig ist, dass man darüber nachdenken muss, nicht zu sehr jemanden zu holen, der perspektivisch irgendwie einem helfen kann, sondern der gleich einen Anzündmoment halt kreieren kann. Und das ist halt wirklich schwierig, weil du hattest halt mit Dost einen Spieler, wir haben auch oft mal kritisch über ihn gesprochen, aber definitiv einfach jemanden, der sofort aufgrund seiner Erfahrung da war, präsent war, eine Ausstrahlung hatte und immer die Torgefahr ausgestrahlt hat. Und das in diesem Maße überhaupt zu bekommen, wage ich sogar zu bezweifeln, ja, aber zumindest eine Kategorie drunter, das muss eigentlich schon sein. Also wenn wir mal uns von den Namen lösen und eher sagen von dem Profil, was wir uns wünschen, da wird es mir da eigentlich schon darum gehen, dass ich jemanden haben wollen würde, der schon Anspruch hat, vielleicht Stamm zu spielen, ja, aber darum auch kämpfen muss und gleichzeitig aber eine gewisse Schnelligkeit trotzdem mitbringt, ja, und halt einen ordentlichen Torriecher, ja. Also das Alter ist mir tatsächlich eigentlich relativ egal. Ich fand es jetzt auch ganz lustig, wenn, keine Ahnung, also Pelé ist jetzt nur wirklich nur ein Beispiel, ja. Ich finde, ja, aber ganz, ich meine, wenn du auch, es gibt ja einige ablösefreie Spieler auf dem Markt, ne? Wenn du da zugreifen könntest und könntest eine Lösung kreieren, wo du gleichzeitig aber auch sagst, Silva ist trotzdem die Nummer 1, weil das müssen wir ganz klar festhalten. Silva ist von den Spielern, der im Jahr 2020 durchgängig herausragend performt hat, also da machen wir gar nichts, ne? Aber für mich ist halt das, was dahinter kommt, viel zu wackelig. Ich sehe einen Ache und wir wissen noch nicht genau, was er über mehrere Spiele zu leisten imstande ist. Ja, in Kamada auf dieser Position ist überhaupt nicht mein Fall. Deswegen, wir brauchen jemanden. Makanda, aber in allen Ehren, aber der ist maximal mal beim Training dabei und da über den wird gar nicht gesprochen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass der irgendwann mal eine realistische Option sein kann. Nee, und dann wird es halt einfach dünn. Ja, ist halt echt, echt schwierig an der Stelle. Von daher fand ich jetzt die Idee tatsächlich mit einem vereinslosen Spieler, falls du jetzt wirklich die Situation hast, dass du jetzt mal so gar nichts irgendwie findest, was jetzt irgendwie in dein Beuteschema irgendwie passt, zumindestens die Rückrunde zu überbrücken und da ein paar Optionen zu haben, finde ich prinzipiell nicht verkehrt, bevor man jetzt auf Biegen und Brechen Geld ausgibt für einen Spieler, der einem dann halt auch irgendwie wieder nicht im nächsten Jahr ins Konzept passt. Du musst halt aufpassen bei den Vereinslosen, dass sie auch so im Saft und fit sind, mit diesem individuell fit halten und so weiter. Das ist, kann auch sein, dass er dir dann lange Zeit gar nicht helfen kann und gar nicht mehr die Bundesliga-Tauglichkeit zeigt. Also, du müsstest halt theoretisch dann in Ligen gucken, die halt in anderen Zeiten spielen, die halt jetzt quasi ihre Saison zum Jahresende beendet haben. Irgendwie sowas, ja. Also es ist auf jeden Fall schwierig, ja. Es ist, was ich auch wirklich hier ein bisschen problematisch finde, ist, und wir beten ja alle drei Gebete jeden Tag in den Himmel, dass Silva sich nicht irgendwie mal verletzt oder sowas, weil dann haben wir ein Riesenproblem. Ne? Da bin ich voll bei euch, dass wir einfach gucken müssen, nicht, dass es muss einer da sein, der wirklich zumindest dann auch mal 3, 4, 5 Spiele auf einem Niveau spielen kann, dass wir nicht sagen müssen, oh Gott, wir schießen überhaupt kein Tor mehr. Im Moment ist in den Spielen ja immer so, wir müssen uns eigentlich um die Offensive keine Gedanken machen. Das ist aber natürlich was, da brauchen wir einfach nochmal einen Ersatz. Und mit Dost war es so, wenn da einer ausfällt, na gut, mit dem Dost kannst du keine Saison spielen, das wussten wir alle, aber der ist immer für ein paar Spiele gut, hat, Marvin, du hast eben, glaube ich, richtig gesagt, der hat den gewissen Torriecher gehabt, der hatte die Präsenz vorne und hat zumindest dann Spieler gebunden und dadurch war Platz für andere. Wenn du dann Ache hast, der keinen Namen hat oder auch ein anderer, der einfach nur perspektivisch dann vielleicht da vorne was macht, der reißt diese Lücken auch für die anderen Spieler nicht, da wird es für alle schwierig. Und deshalb bin ich auch dafür, finde ich auch gar nicht schlecht. Also mit dem System verpflichten eines Vereinslosen, wenn er uns sofort hilft auch dann und Dings und alles in Ordnung. Ansonsten bitte nicht zu perspektivisch jetzt, weil Perspektivspieler können wir auch im Sommer uns dann nochmal in Ruhe drum kümmern. Er muss sich ja noch nicht mal verletzen. Ich will jetzt hier nicht zu schwarz malen, aber er braucht ja nur einen positiven Corona-Test zu haben, dann fällt er für 14 Tage aus. Wenn du dir den Kalender allein für den Januar anguckst, je nachdem, wie das halt ist, da stehen eine Menge Spiele auf dem Zettel. Ja, also stimmt. Das kann halt jetzt auch dann schnell eng werden. Und da weiß ja keiner, was irgendwie ist. Ja. Ja, es ist schwierig, ne? Also ich würde tatsächlich auch so sagen, dass halt für mich dann das Striker-Gen fast noch wichtiger ist als Schnelligkeit, auch wenn ich Schnelligkeit eben schon angesprochen habe, auch relevant und sehr relevant finde, weil das ist ja genau das, was ehrlich gesagt Silver ein bisschen flöten geht, der eine extreme Durchsetzungsfähigkeit hat. Ja. Also das hat mich auch wieder gegen Leverkusen, also nicht überrascht, aber es hat mir imponiert, wie körperlich robust und stark der ist und der dann auch die guten Bälle, die beispielsweise mal von Hinti kamen, dass er die auch wirklich gut verarbeiten konnte. Das ist schon eine Qualität, die auch wirklich nicht jeder hat. Aber, Patricia, du hast schon nickend bzw. bejahend zugestimmt, die Schwindeligkeit ist halt so eine Sache, ne? Ja, das ist auch so mit das Einzige, glaube ich, was ich so vermisse bei ihm. Also, das ist schon ein richtig guter Stürmer und ich bin sehr, sehr froh, dass wir Silva haben und auch um all seine Stärken. Es ist halt immer nur, dass es diese Situationen gibt, wo dann meinetwegen irgendwie ein Steilpass oder irgendwas nach vorne gespielt wird und dann merkst du halt, dass er nicht wirklich im Laufduell, er kommt nicht ins Laufduell und du weißt auch schon, er wird den Ball nicht bekommen, beziehungsweise es wird nicht ausreichen, um sich zu behaupten dann gegen den Innenverteidiger oder so. Und dann denke ich halt immer, jedes Mal, ich kann mich nicht zurückhalten, es tut mir auch leid, aber ich denke jedes Mal an die Szene von Jovic gegen Mailand, gegen Inter. Jedes Mal in Mailand, wie er diesen Ball da noch geholt hat, obwohl er hinter dem Abwehrspieler war und was für ein Tempo das dann war. Und an solche Momente denke ich dann und wünsche mir halt sowas. Also einen Stürmer, der das kann, weil wir haben ja so einen schnellen Spieler mit Kostic zum Beispiel, aber der steht halt nicht vorne drin direkt. Ja, klar. Du müsstest theoretisch, Silva müsste eigentlich 5 Meter schon vor dem Abwehrspieler sein, aber dann kannst du ihn halt nicht anspielen, weil dann steht er halt konsequent irgendwie im Abseits, um da halt irgendwie, das ist halt irgendwie schwierig. Ja, eben, der kocht den Abwehrspieler dann halt nicht mehr mit seinem Tempo ab, weil er es halt eben nicht hat. Es ist auch nicht schlimm. Also er ist halt einfach nicht der Spielertyp. Dann brauchst du halt einen anderen dafür, neben ihm oder keine Ahnung, ja. Wenn er das noch hätte, dann keine Ahnung, weiß nicht, wäre es einer der besten Stürmer überhaupt. Ja. Er braucht halt dann A, die Möglichkeit, halt in die gefährlichen Zonen reinzukommen, weil wenn er da ist, dann hat er halt auf jeden Fall den ganz klaren Vorteil. Und er braucht halt irgendjemanden, der ihm den Ball dann halt auch schön in den Fuß spielen kann. Dann wäre er halt wirklich ein extrem gefährlicher Spieler da vorne. Ja. Das ist es, ja. Das ist, dann wäre die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen, ja. Und wir sind schon so sehr glücklich, dass er so wunderbar performt und er hat jetzt schon seinen Marktwert extrem in die Höhe getrieben. Oh ja. Aber bleiben wir doch vielleicht gerade mal noch ganz kurz bei den Leuten, die ja momentan viel gerüchtet werden. Also ich meine, wir haben schon, also ich habe mein Spielerprofil schon ein bisschen klargestellt, bin da aber natürlich auch flexibel und muss aber auch sagen, je öfter ich von Lammers höre, desto interessanter finde ich diese Personalie. Die mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bis zu seinem Wechsel eigentlich zu Atalanta Bergamo habe ich nicht so wirklich von dem mitbekommen. Und weil er aber halt natürlich zu Atalanta gewechselt ist, habe ich dann mich näher mit ihm befasst. Da funktioniert es nicht so hundertprozentig. Gab ja jetzt auch schon, wir haben ja eben schon die Aussagen dazu gehört. Aber ich sag mal so, Laie mit Kaufoption würde ich schon sehr, sehr smart finden. Vielleicht ist genau das generell ein Konstrukt, was uns helfen könnte. Also Laie mit Kaufoption, dass du die Möglichkeit hast, nicht nur jemanden auszubilden und dann geht der wieder weg. Diese Gefahr, die wir ja immer wieder kannten und schon öfter gehabt haben, aber jemand erstmal ranzuziehen für ein halbes Jahr bei uns, nicht nur zu parken, sondern größer werden zu lassen und dann werden die Karten eh komplett neu gemischt. Weil ja, ich habe auch vielen Dank im Chat, die auch geschrieben haben, ja, Paciencia, der wird auch zurückkommen und Jovelic auch. Ja, ist richtig. Ja, klar. Aber du weißt nicht, was die beiden im Sommer machen. Und dass ein Paciencia nach einem Jahr auf Schalke vielleicht dann irgendwie auch keinen Bock mehr auf die Eintracht hat, kann genauso gut sein. Ja, also ja. Es ist alles nicht in Stein gemeißelt. Und wenn ein gutes Angebot kommt im Sommer, Denn wenn die Eintracht sich auch sowieso noch mal irgendwie anders entscheiden müssen, wir wissen nicht, was mit Jovelic ist. Vielleicht schießt er jetzt noch 20 Tore und dann kommt ein anderer Verein und sagt, hier, Eintracht bei euch, ja, so ein bisschen mäßig funktioniert, aber hier, wir haben jetzt gesehen, in Österreich war das Bombe. Wie sieht's aus? Wir bieten euch 6 Millionen Cash in the Tash und dann läuft der DAX. Und dann würden die vielleicht auch sagen, okay, machen wir. Also insofern, das ist alles in Stein gemeißelt. Und wenn wir da jemanden mit Kaufoption bekämen, würde ich das gut finden. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch eine ganz gute Variante, dieses Thema Leihe mit Kaufoptionen, weil wie du schon sagst, im Sommer werden die Karten nochmal neu gemischt. Wer weiß, was an Abgängen dann vielleicht tatsächlich noch passiert, wie der Kassenstand bei uns aussieht. Dann haben wir auch wesentlich mehr Klarheit, wie die Saison verlaufen ist und ob man tatsächlich jetzt hier Geld erwirtschaftet hat oder vielleicht dann doch irgendwie wegen Corona und Abschneiden in der Tabelle ein bisschen Geld verloren hat. Und man hat vielleicht da wirklich eine andere Verhandlungsposition, weil man wünscht es keinem, aber man weiß ja auch nicht, wie das aussieht, es anderen Vereinen vielleicht dann halt auch schlechter geht und man dann da nochmal die Möglichkeit hat, so einen Preis halt auch nochmal irgendwie um einen gewissen Prozentsatz zu drücken. Also wäre zumindest ein smarter Move und wir haben ja in der Vergangenheit auch durchaus gezeigt, dass diese Option mit Laie und so weiter durchaus auch eine ist, die wir können. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das haben wir mehrfach gezeigt, das hat immer wieder funktioniert. Wir gucken Rebic, ohne ihn jetzt zu oft ansprechen zu wollen, auch das war ein gelungenes Konzept, ja, ist ja auch genau so bei uns gestartet. Gibt viele andere Positivbeispiele. Interessant nur mal ganz kurz, wir reden natürlich schon komplett in der Gegenwart und haben eigentlich gar nicht wirklich darüber gesprochen, wie es uns ergangen ist mit dem Transfer von Dost. War uns für uns das alle cool oder hat der ein oder andere von euch damit gehadert? Das wollte ich nur mal eine Frage, die ich noch mal in den Raum stellen. Das ist eine gute Frage. Ich fange direkt mal an mit dem Antworten. Ich war ja nie der wirklich große Dost-Fan. Von daher war ich jetzt nicht zu traurig, als dieser Wechsel kam. Ich hatte tatsächlich dieser Zeitpunkt ein bisschen überrascht. Ich könnte mir aber halt auch vorstellen, dass das, ich meine, Brügge war ja auch so, dass die schon vorher wohl des Öfteren sich mal irgendwie gemeldet haben und ja auch der Spieler da nicht so ganz abgeneigt war und von daher war es für mich schon so ein Stück weit nachvollziehbar, weil erstens glaube ich, oder zumindest für meine Wahrnehmung, dass da so ein bisschen Versprechen / Erwartungen mit einhergegangen ist, die er bei allem, was er geleistet hat, nie so ganz erfüllt hatte und ich glaube auch, in dem Fall dieses ganze Kader-Atmosphäre-Thema einen wesentlich höheren Stellenwert hat und da dann irgendwie jemanden drin sitzen zu haben, der da irgendwie überhaupt keinen Bock hat, gerade da zu sein, weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Variante gewesen wäre. Von daher war es für mich schon nachvollziehbar. Mhm. Auf jeden Fall. Zeitpunkt, du hast eben gesagt, 24. war ein bisschen lustig. Bekanntgabe machen, hat es ja 1-2 Tage schon vorher gehört. Man wusste schon, in welche Richtung das geht. Aber als es eingeschlagen ist, Patricia, hattest du damit gerechnet? Weil die Sache war ja im Sommer schon mal heiß mit Brügge. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Käse ist gegessen. Ging es dir da ähnlich oder wie war das für dich? Ja, es war auch so ein bisschen, wie René schon gesagt hat, der Zeitpunkt, also bei mir hat dann direkt das Gedankenkarussell angefangen, okay, wenn wir ihn jetzt abgeben, was irgendwie nachvollziehbar ist aus vielen Sichtpunkten, wir brauchen halt einen Ersatz und da war halt schon dieser Punkt, dass ich mir dachte, das könnte schwierig werden, weil das muss schnell gehen, man ist in einer nicht besonders guten Verhandlungsposition, wenn alle anderen Vereine auch wissen, dass da was passieren muss. Und im Gegensatz zu einigen anderen, ich habe öfter mal gelesen, dass manche sagen, so dringend muss doch gar keiner geholt werden. Naja, doch, man kann halt nicht davon ausgehen, dass Silva gesund bleibt, sich nicht verletzt und dann brauchst du auf jeden Fall jemanden, zumal Ache auch immer noch verletzt ist. Also wenn sich Silva jetzt morgen verletzt, was passiert dann? Dann haben wir auch Ache nicht. Und das muss jetzt halt schnell gehen und das ist eine ziemlich unangenehme Situation jetzt. Deswegen hat mich das da schon so ein bisschen... Also der Abgang an sich hat mich jetzt nicht so überrascht, aber einfach, dass jetzt diese Situation so plötzlich da ist, wiederum schon so ein bisschen. Also es macht es ein bisschen schwierig insgesamt damit umzugehen. Ja, gerade kann ich auch nachvollziehen. Ja. Gerade auch mit dem vollen Terminkalender im Januar, wo du das Pokalspiel, über das wir gleich noch kurz sprechen werden, hast, wo du dann darauf folgende englische Woche hast. Du hast, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen hast du 7 Spiele, die du irgendwie abreißen musst. Also da hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können, zu sagen, so, okay, der Kerl geht halt nicht direkt, wenn das Transferfenster aufmacht, sondern der geht halt erst irgendwie in der vorletzten Januarwoche und wir haben dann da halt nochmal so ein bisschen Optionen, weil die fehlen uns halt jetzt definitiv. Ja, zumal du jetzt auch bedenken musst, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, Marvin. Oh, dann Marvin. Tut mir leid. Ich hoffe, dir fällt es gleich wieder ein. Aber ja, was ihr beide sagt, das ist total wichtig und du darfst auch nicht vernachlässigen. Wenn wir jetzt nur bei der Personalie Silva bleiben, der wird auch noch mal, er hat jetzt erstmal ein, zwei Monate Pause, aber dann gibt es auch irgendwann wieder Länderspiele. Ne? Und ich glaube, spätestens im März geht die ganze Länderspielsache wieder los. Und das ist dann auch, das ist Crunch-Time. Das ist für ganz, ganz, stellen wir mal vor, wir würden weiterkommen im Pokal. So, dann wird es dieser Zeit dann vielleicht auch die nächste Runde sein. Und dann hast du sehr, sehr viele. Und wenn alles auf eine Person da vorne zentriert ist, das ist de facto zu eng, ja. Ist dann schon krass, ja. Ja, und ich meine ganz ehrlich, das sind dann auch, glaube ich, Portugal hat dann nicht so die Knaller-Länderspiele, keine Ahnung, ich glaube, Aserbaidschan ist dabei. Und also, weißt du, das ist machbar, sage ich mal, aber das ist trotzdem eine Belastung. Und allein da eine Option zu haben, falls er ausfällt, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das wollte ich noch. Ja, und auch das ist dann vielleicht auch so eine Diskussion, die du vielleicht auch mit so einem Spieler nicht wirklich dann führen willst. Du kannst natürlich auch immer sagen, so nach dem Motto, ey, du darfst jetzt halt einfach nicht zum Länderspiel, weil wir brauchen dich hier. Aber das musst du so einem Spieler, der halt auch gerade vielleicht versucht, sich da so ein bisschen zu etablieren, dem muss er das dann halt auch erstmal erklären. Das sind halt auch alles so Diskussionen, die man eigentlich gerne vermeiden wollen würde. Ah ja, auch wenn jemand so scored, ne, kannst du ihm eigentlich nicht verweigern, dass dann auch die internationale Bühne ist dann eben das Länderspiel und das musst du auch im Silva dann zustehen. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen zu dem Dostwechsel, weil mich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, dass ihr nicht noch ein bisschen so, dass das dann kam. Klar, es hatte sich irgendwie dann doch schon angekündigt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das hat mir gezeigt, wie dringend die Eintracht auch Geld braucht und auch die Aussagen von Bobic, ich weiß gar nicht, war glaube ich vorm Spiel am Samstag bei Sky, der sagt, ja keiner ist unverkäuflich, weil da siehst dann, ja wie weit gehen sie denn da, wer könnte, das macht mir dann in gewisser Hinsicht schon ein bisschen Angst auch, weil man sieht, ich glaube, Marvin oder ich weiß gar nicht, wer von euch schon angesprochen hat, einen adäquaten Ersatz, denn Dost, klar, da kann man drüber streiten, war es jetzt der beste Spieler, den wir vorne haben, nein, war es jetzt nicht, Silva hat es definitiv da vorne mehr gerockt. Auf der anderen Seite, es war ein solider Spieler, der auch jetzt gerade, wenn er fit war, ganz gute Leistung gezeigt hat. Und ich glaube, dass es super schwierig wird, mit den finanziellen Mitteln, die Eintracht jetzt zur Verfügung hat, da einen adäquaten Ersatz zu bekommen. Das heißt, wir verschlechtern uns wahrscheinlich auf der Position. Und da hätte ich doch lieber die Zeit gehabt, als eben kein Corona war und nicht im Endeffekt hier auf Teufel komm raus dann Spieler verkauft werden. Auch wenn ich weiß, ihr habt es auch schon angesprochen, auch andere Punkte noch dazu gezählt haben, dass schon der Wechsel, Dost wollte ja dann auch unbedingt, die Stimmung war dann irgendwie schlecht, also es kam dann auch viel zusammen, trotzdem hat es mir ein bisschen Angst gemacht, ich hoffe einfach, dass wir in der Winterperiode nicht einfach noch Spieler abgeben, aus unserem bisherigen Kader, an die wir noch gar nicht gedacht haben, wo wir sagen, ups, jetzt haben wir noch einen weg und holen dafür dann noch jemanden. Ich weiß gar nicht, auch die Spieler, ihr habt jetzt schon angesprochen, dass wir hier, Sam Lammers ist normalerweise, wenn wir den bekommen könnten, super geil, weil er absolut über dem Niveau ist, was wir uns eigentlich momentan leisten könnten, wenn das mit einer Leihe funktioniert. Ideal. Nur ich glaube, wir müssen hier wirklich kleine Brötchen backen und ich hoffe einfach, dass wir die Performance, die wir jetzt die letzten Spiele gezeigt haben und Dings einfach so aufrechterhalten können und der Kader nicht noch geschwächt wird. Das ist eigentlich meine Angst, wo ich gedacht habe, okay, jetzt haben wir Dost verkauft, einen Ersatz zu bekommen, der dieselbe Performance sofort auf den Platz bringen kann, der auch die Bundesliga kennt und so weiter und so fort. Das sind ja alles Faktoren, die Dost mitgebracht hat. Wird, glaube ich, schwierig. Und da habe ich einfach Angst, dass wir eventuell sogar noch eher an Spieler verlieren, als dass wir hier eher unseren Kader noch ein bisschen aufhübschen. Das ist eigentlich der Punkt, der mir bei dem Dost-Transfer ein bisschen aufgestoßen ist und auch bei dem Interview am Samstag von Bobic, wo ich gedacht habe, huch, das klingt hier aber so, als wäre wirklich die Kasse so leer, dass wir, wenn geile Angebote kommen, hier wirklich noch überlegen, nicht noch den einen oder anderen abzugeben. Aber meinst du wirklich, dass das dann ein Wintertransferthema ist? Ich glaube, das wäre, wenn dann, wahrscheinlich eher ein Thema in der Sommertransferphase, oder? Sowohl als auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das Angebot passt und es im System irgendwie funktioniert, es scheint ja so zu sein, dass wirklich dringendst Geld gebraucht wird, um hier Verbindlichkeiten oder auch das System langfristig nicht zu schädigen. Das sind ja immer die Aussagen. Wir wollen jetzt im Endeffekt vielleicht den einen oder anderen Euro einnehmen, damit wir langfristig, weil keiner weiß, jetzt kam ja heute wieder der Scheiß, dass das solche verlängert wird, keiner weiß, wann wieder Zuschauer kommen und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass wir da als Eintracht Frankfurt leider kleine Brötchen backen müssen. Also es ist einfach, ob das jetzt im Winter passiert, keine Ahnung. Patricia, willst du einhaken oder soll ich? Wolltest du gerade was sagen? Nee, du kannst ruhig. Okay, alles klar. Ich glaube, es ist schon ziemlich fest und das hatten wir, glaube ich, auch bei Fußball 2000 schon als Öfteren gesagt und daran kann man sich schon wirklich festhalten. Die Tatsache, dass bis Sommer der Plan so oder so durchkalkuliert ist, dass die Eintracht ohne Fans zurechtkommt. Gab ja auch eine Bürgschaft. Das wurde alles hier so wohlwollend aufgenommen. Das ist tatsächlich auch gar nicht so wenig gewesen. Dass es darüber gar keine ganz großen Diskussionen gab, muss man übrigens auch mal sagen. Es zeigt auch, welche Sympathie der Eintracht immer wieder entgegenschlägt. Es gibt andere, die würden für weniger wahrscheinlich mehr einen auf den Deckel bekommen. Ja, also der Eintracht ist ein durchaus finanziell erfolgreicher Verein, der aber jetzt auch mit dieser Bürgschaft leben muss. Und das heißt, irgendwann muss auch zurückgezahlt werden. Also man kommt bis zum Sommer auf jeden Fall damit klar. Es muss denn es keine Verkäufe geben, ja? Also das ist ziemlich sicher, dass es keine Verkäufe geben muss. Aber wenn du natürlich dann siehst bei Bastos, der den Anspruch hat, vielleicht auch international noch zu spielen, diese Möglichkeit hat er ja da de facto gehabt oder hat er jetzt. Und gleichzeitig wird sein Gehalt übernommen. Also die Faktoren, sowohl harte als auch weiche Faktoren, funktionieren. Die haben gepasst, und passen. Klar. Und die passen auch für die Eintracht, weil die Eintracht ja auch was bekommen hat. Ja, ist ja nicht so, als würde das Gehalt nur weg sein. Dann muss man natürlich sagen, dann kann ich das auch absolut nachvollziehen, dass die Eintracht das dann annimmt, diese Möglichkeit, auch diese finanzielle Savings-Möglichkeit und auf ihrer Seite dann jetzt nach Ersatz sucht. Aber gleichwertig wird, müssen wir abwarten. Ich glaube übrigens trotzdem, deswegen will ich das alles gerade verbinden, dass es absolut möglich ist, dass noch jemand geht. Ja, aber das ist eher, ich würde nicht sagen, dass die erste Garde geht. Ich würde hier darüber nachdenken, dass Leute wie Danny da Costa vielleicht noch einen anderen Verein suchen. Vielleicht passiert auch noch mal was mit Schalke, wobei wir da aktuell jetzt nicht so wirklich viel Glück hatten, wenn ich mir Renault angucke, der jetzt wieder von Fährmann verdrängt wurde, wenn ich mir angucke, dass Paciencia, naja, also das funktioniert auch nicht so wirklich. Also Danny da Costa gab ja auch mal das Gerücht, dass er vielleicht mit Mainz in Verbindung beziehungsweise überhaupt mit Mainz spricht. Auch das sind alles Optionen. Ich kann mir vorstellen, dass noch was passiert. Was ist mit Willems? Eine Personalie, im Sommer läuft der Vertrag aus. Oder eigentlich kriegen auch wir ihn nur vielleicht jetzt. Doch noch? Ja. Ja, also keine Ahnung. Müssen wir alles abwarten. Also es ist noch bis Februar noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, es gibt in der Tat so ein paar Spieler, wo man sich Gedanken drüber machen könnte, die da jetzt mal noch auf den Markt zu stellen oder wo man, ohne das Spielsystem zu gefährden, die halt tatsächlich abzugeben. Willems wäre in der Tat so ein Kandidat, Da Costa wäre für mich so ein Kandidat, aber dann hört es halt auch relativ schnell schon wieder auf. Und die Spieler, die halt tatsächlich irgendwie Geld bringen würden, wie ein Kostic, ein Hinteregger, ein Indika, ein So vielleicht, also die kannst du alle nicht abgeben, weil dann würdest du halt wirklich dein Spielsystem nachhaltig schädigen, weil wir haben halt keine Alternativen. Und wir müssen halt auch bedenken, dass halt Abraham auch noch weggeht. Und dann muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das tatsächlich dann die Innenverteidigung, mit der man dann die Rückrunde dort zu Ende spielen will? Ja, keine offenen Fragen stellen, ohne jemanden konkret anzusprechen. Ich wollte ja jetzt auch keine unbedingte Antwort darauf haben. Ach so, okay. War eine Feststellung. Glück gehabt, ja. Okay, ja, hast du auf jeden Fall recht. Die Frage ist dann natürlich, wenn für mich, was mich einfach nur beschäftigt hat, waren dann so Fragen wie beispielsweise Spieler, die jetzt im System einfach nicht mehr so momentan Relevanz zeigen, obwohl das ja bei Hütter wirklich nichts heißt. Wir haben das ja schon gemerkt, der tauscht ja doch immer mal wieder um. Aber Dominic Kor zum Beispiel. Ne, ist noch in einem Alter, 26, deutscher junger Kerl, in Anführungszeichen, der immer noch einen gewissen Marktwert vielleicht dann auch hat, auch wenn er die Leistung jetzt nicht so gezeigt hat. Die Frage ist, wenn er in unser System nicht braucht, wir aber Geld benötigen oder gerne hätten, ist das dann jemand, der uns vielleicht noch verlässt? Ne, das sind immer mal so Spieler, die sind zwar nah am Kader vielleicht noch dran, haben vielleicht auch noch Potenzial oder wir kotzen fast, weil die 9 Millionen, die wir bezahlt haben, kriegen wir eh nicht dafür. sowas sind Spieler, wo ich dann denke, okay, vielleicht ist so jemand der, oder Hustic, den wir ja geholt hatten, ich weiß gar nicht, wie da die Situation aussieht, Spieler, die vielleicht zwar eventuell nah am Kader drin sind, uns aber vielleicht dann auch genauso schnell wieder verlassen, weil sie einfach dann doch nicht erstens die Spielzeit bekommen, zweitens den Kader und das Gehalt dann doch auch binden, das Geld, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist einfach nur, ich habe mir einfach nur gedacht, ein Dost, dass er jetzt noch bis zum Sommer bleibt und im Sommer werden dann die Karten neu gemischt. Marvin, du hast schon gesagt, ich dachte auch, dass das Gerücht rum wäre um seinen Transfer damals. Klar, die ganzen Gegebenheiten, die jetzt dann waren bei Dost, ich habe keine Ahnung, ob das beim anderen Spieler auch jetzt noch so passen würde, war einfach nur was, aber rein subjektiv. Ich kann es nicht objektiv jetzt belegen oder kann sagen, hey, der und der Spieler hat jetzt die Anfrage und da ist es und der fühlt sich nicht wohl, der will uns verlassen. Ja. Kein Plan. Rustic könntest du ja, wenn dann, nur verleihen, weil der ist ja im Sommer erst gekommen. Da wäre ja jetzt ja regeltechnisch überhaupt kein Transfer möglich. Ja, ist richtig. Mhm. Hast du recht, ja. Aber wäre vielleicht halt auch nochmal eine Option, wenn man halt zumindest sagt, er wird auf lange Sicht hier nicht die Möglichkeit haben zu spielen, ihn zumindest zu verleihen und vielleicht zumindest die Gehaltskasse noch so ein Stück weit zu entlasten und ihm halt irgendwo noch Spielpraxis zu geben. Aber auch das hilft uns halt einfach in der Situation halt erstmal nicht. Ja. Richtig, ja. Patricia, hast du denn noch so einen Wunschspieler, den du jetzt letztens mal gelesen hast, von dem du sagen würdest, das wäre so dein Number One Pick? Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich mich da irgendwie bewusst ein bisschen rausgehalten habe. Also ich habe die Gerüchte nicht so krass verfolgt. Also klar, die Namen habe ich aufgeschnappt, aber ich habe die auch bewusst nicht gegoogelt und nachgeschaut, so wer ist das, was macht der, keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, warum, es kann auch diese Corona-Sache sein, dass ich da gerade, ich hatte da nicht so wirklich Spaß dran. Es gibt ja so Transferfenster, wo du irgendwie richtig Spaß dran hast, was könnte passen, und wer wird gerüchtet und du hypst dich irgendwie schon so rein und hoffst auf einen Spieler. Ja. Und das ist bei mir irgendwie gerade gar nicht. Ich hoffe einfach nur, dass jemand kommt. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht wirklich mit Namen beschäftigt. Ich weiß gar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich keine Kapazitäten dafür irgendwie. Das ist ja auch vollkommen okay. Also muss ja auch nicht. Das ist ja auch, ich glaube, es ist auch manchmal ganz gut, wenn man aus diesem Transferkreis ein wenig ausbricht. Und deswegen war es ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt eben mal über die Idealtypen gesprochen haben, die wir irgendwie eigentlich haben wollten. Insofern gar nicht so verkehrt. Du wirst trotzdem nicht drum herum kommen, irgendwann, wenn wir noch den Redline Day haben. Ah ja, ja. Hat aber noch ein paar Tage Zeit. Und ist ja noch ein bisschen hin. Was glaubt ihr denn, wie schnell dort jetzt eine Transferthematik über die Bühne geht, weil, wie gerade eben schon angedeutet, Transferfenster ist ja jetzt gerade erst seit dem vergangenen Wochenende auf und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben wir die Möglichkeit bis zum 1.2., das ist glaube ich der Montag, da tatsächlich Transfers zu tätigen. Jetzt hat die Eintracht aber ja 2 Wochen vor der Brust, wo halt auch relativ viele Spiele schon stattfinden. Glaubt ihr, da passiert jetzt schnell was oder wird das tatsächlich eher so eine Last-Minute-Nummer, Dennis? Also ich muss sagen, ich habe, um nochmal das Gespräch vorm Spiel von Samstag mit Bobic da auch zu zitieren, in Anführungszeichen, er hat ja gesagt, sie bestreben einen schnellen Transfer eigentlich an. Er ist wohl mit angeblich 5 Beratern oder 5 potenziellen Spielern im Gespräch und versucht da jetzt schnellstmöglich eigentlich einen Abschluss zu finden. Was am Ende, und ihr habt schon richtig gesagt, die alle wissen auch, dass die Eintracht das unbedingt braucht und dementsprechend, das wird sich sicherlich noch die ein oder andere Woche ziehen. Ich denke aber nicht, dass wir es diesmal bis zum letzten Tag ausreizen. Also meiner Meinung nach, die Eintracht wird es versuchen, so schnellstmöglich zu fokussieren und fix zu machen, weil wie du richtig gesagt hast, wir ja auch im Endeffekt dringend einen Ersatz brauchen, der sich auch ein bisschen einleben kann, falls Worst Case vorne eben unser System jemand wegbricht oder eben nicht mehr so performt. Und dementsprechend denke ich schon, dass sich da alle Beteiligten um einen schnellen Transfer bemühen. Ich hoffe auch, dass es relativ fix geht, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde es ja immer wieder spannend, wie viele Namen dann wieder gerüchtet werden. Relativ früh kam ja der Name Jovic, der uns teilweise schon in große Freudenstürme versetzt hat. Die realistische Betrachtung des Namens ist ja dann wieder auf eine ganz andere Art und Weise oder anders zu sehen, weil zwischenzeitlich war es ja dann so, wurde er ja dann doch fast zur Eintracht geschrieben, hätte man meinen können. Und jetzt wird wieder Abstand davon genommen. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Finanziell war das für mich von Anfang an relativ unrealistisch, auch wenn man sich das natürlich wünschen würde. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass die Eintracht darauf dringt und schon relativ weit ist. Sonst hätten sie sich nicht vor dem Leverkusen-Spiel auf schon ein paar Personalien, sag ich mal, festnageln lassen. Denn für mich war es schon relativ deutlich, wie über Zirkzee gesprochen wurde, auch über andere Optionen. Also wenn ich nichts in der Hand habe, dann spreche ich vielleicht ein bisschen anders. Aber auch da, wir haben einen taktischen Meister mit Bobic, der schon einigermaßen Bescheid weiß, wie er die anderen vielleicht, die trotzdem auch in der Warteschlange sind, vielleicht noch ein bisschen weich kochen kann. Vielleicht war Zirkzee auch nur eine Nebelkerze. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, das geht eher relativ schnell. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir dann bis zum Ende des Transferfensters noch das ein oder andere erleben werden. Da hatte ja Phil ja interessanterweise auch den Aspekt angesprochen, dass in Frankreich vieles ja momentan eher seitlich läuft oder sideways geht, weil der da mit der Vermarktung bzw. mit den TV-Geldern nicht mehr alles so leicht machbar ist. Vielleicht fällt da noch ein Spieler für uns ab, würde ich mir wünschen. Es ist nur trotzdem gerade ziemlich absurd, weil wir in Zeiten von Corona, wo ganz andere Sorgen, auch finanzielle Art haben, wir wieder über Ablösesummen sprechen. Ja. Aber gut, das ist halt dieses Bundesliga-Geschäft. Ja, also ich glaube, da kommen wir halt nicht drum rum, um da über Ablösesummen zu sprechen, weil du halt, wie du schon zu Recht vorhin erwähnt hast, den Mangel an Einnahmen und so weiter da halt irgendwo einpreisen musst. Ja. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt und vielleicht geht's ja dann doch alles sehr fix und wir können hier in den nächsten Wochen schon über neue Spieler reden. Wäre auch mal was. Vielleicht ist sogar was dabei, was uns gefällt. So, über was wir jetzt auf jeden Fall reden müssen, was uns nämlich hoffentlich auch allen gefallen hat oder sehr sicher allen gefallen hat, ist das Spiel vom vergangenen Wochenende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen sehr viel Schiss vor diesem Spiel, weil nach einer kurzen Winterpause, wo du vielleicht jetzt auch wenig Kraft holen konntest, nicht so wirklich viel Großzeit auch für Vorbereitung hattest, es war ja auch eher so ein Balanceakt, dann direkt gegen Leverkusen spielen müssen, die ja so mit eins hier Bayern-Verfolger an der Stelle sind, da hatte ich ernsthaft Schiss und hatte auch immer noch so ein bisschen, ich werde es irgendwie nicht los, dieses grandiose Niederlagenthema da in Leverkusen von vor anderthalb Jahren im Hinterkopf und hatte ernsthaft Schiss vor diesem Spiel und muss sagen, die Eintracht hat sich dafür mega gut verkauft und hätte meiner Meinung nach sogar noch mindestens 2 Tore mehr in diesem Ding schießen müssen. Dann wäre das ein richtig geiles Spiel gewesen, aber auch so will ich mich da jetzt nicht beschweren. Wie war denn so euer Erlebnis des Spiels? Patricia, erzähl du doch mal. Ja, ähnlich. Also ich habe mir nicht viel ausgerechnet vorher. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Leverkusen jetzt nicht ganz so schlecht unterwegs war. Ja. Aber dann lief es ja doch besser als erwartet. Klar, dieses frühe 1-0 war so ein bisschen, also hat mich so ein bisschen runtergezogen und ich dachte so, naja, klar, die Hoffnung war da, aber jetzt wird es ja wahrscheinlich irgendwie schlecht laufen. Aber dann hat man sich ja doch ganz gut gefangen, hat sich viele Chancen herausgearbeitet, hat Leverkusen auch richtig gut im Griff gehabt, finde ich. Also es gab Spieler, die waren komplett abgemeldet, vor denen ich vorher irgendwie Respekt hatte, zum Beispiel Diaby, habe ich überhaupt nichts von ihm gesehen, genau wie Schick. Ich weiß nicht, ob Schick überhaupt irgendeine nennenswerte Aktion hatte in diesem Spiel. Das hat mich dann schon sehr beeindruckt und deswegen war das ein sehr ansehnliches Spiel und auch irgendwie überraschend. Also keine Ahnung, ob ich da die Eintracht ein bisschen unterschätzt habe oder Leverkusen. Ich glaube, ich habe nicht Leverkusen überschätzt. Ich glaube, ich habe die Eintracht unterschätzt. Und das lief ganz gut und war ja doch sehr erfreulich dann letztendlich. Also Schick hat zumindest 2 Torschüsse hier in der Liste stehen. Also so ein bisschen was muss er gemacht haben. Okay. Ja, aber er war wirklich krass abgemeldet. Ich finde, Patricia, da hast du schon sehr, sehr guten Aspekt herausgehoben. Schick war echt, also ich glaube, wurde von hinten echt ordentlich auch weich gekocht, ja. Sowieso muss man auch sagen, die defensive Leistung der Frankfurter Eintracht mit Hinteregger Abraham hier ganz klar hervorgestochen, als ohne Scheiß, dass der geht. Keine Ahnung, ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt, 86% der Zweikämpfe gewonnen. Der ist einer der schnellsten Spieler auf dem Platz, ja. Ist ich glaube, halt, er hat auch nach So ist er so mit einer der Spieler, die halt auch am meisten irgendwie gelaufen sind. Also Der Kerl ist ja nicht nur schnell, sondern der ist ja auch konditionell extrem gut und mit der Erfahrung, also wie du schon sagst, umso mehr der solche Spiele abliefert, umso mehr habe ich Schiss davor, wenn der dann in 2 Wochen weg ist. Das ist schon krass, das ist ja tatsächlich auch eine Personalie, über die man immer noch mal sprechen muss, wer ihn dann hoffentlich gleichwertig und wahrscheinlich unrealistisch ersetzen kann. Du hast mit den Dicker jemanden gehabt, neben seinem Mikrowacklen, der auch relativ sicher war. Ja, und am Ende, Patrizia hat es sehr gut angesprochen, die Eintracht mit sehr vielen Chancen, im deutlichen, ja, emotional zumindest würde ich sagen, Chancen plus. Und Dennis, sie hätten noch mehr eigentlich draus machen können, oder? Ach du Jemine, ja. Also da waren ja ein paar Situationen dabei, da bist du ja wahnsinnig geworden. Wieder diese frei, ich glaube, es war einmal Younes und einmal Kamada, wo du denkst, meine Güte. Und Hasebe. Und Hasebe, da normalerweise ein Kasten Bier in der Kreisklasse musst du ausgeben oder wie auch immer, wenn du den nicht reinmachst. Wart ihr denn auch überrascht über die Aufstellung? Also ich muss tatsächlich sagen, Hasebe auf der 6 oder auch, dass Kamada von Anfang an gespielt hat, wie überrascht wart ihr denn eigentlich über die Aufstellung? Oder habt ihr gesagt, ja, safe, habe ich mir so gedacht. Kamada jetzt weniger, die Nummer, dass Hasebe das tatsächlich jetzt dann vor der Abwehrkette spielt, die hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das jetzt nicht unbedingt der Spieler gewesen wäre, den ich da auf dieser Position gesehen habe. Aber natürlich, wenn du halt sehr viel auf Konter vielleicht auch gehen willst und viele Spieler hinten drin haben willst, die in der Lage sind, so einen Spielaufbau zu machen, dann ist es natürlich schon eine relativ logische Variante, weil du hast halt damit sowohl sichere Abwehr als auch Leute hinten drin, die halt diesen langen Spielaufbau irgendwie machen können, den sie ja dann am Ende gar nicht gespielt haben, sondern es ja tatsächlich dann auch spielerisch übers Mittelfeld gelöst haben. Also das war im ersten Moment so ein bisschen überraschend, danach fand ich es aber einen sehr smarten Move. Ja, ja. Und die also Doppel-6 hat ja besser funktioniert denn je eigentlich, ne? Also seit langem mal richtig gut. Ja. Ja. Es war geil. Ich hab's aber auch, mich hat das komplett überrascht. Also ich hätte nicht mit Hasebe auf der 6 gerechnet. Also war für mich komplett überraschend, aber wir sehen, Hütter ist immer mal wieder, das alte österreichische Schlitzohr ist immer mal wieder für die ein oder andere Überraschung gut. Ja, ist jetzt, kehrt ja mittlerweile wieder zu der einen oder anderen Wechselsituation zurück. Insofern habe ich mich da wirklich abgeholt gefühlt und gefreut. Ja, dass halt Kamada wieder gespielt hat, klar, der in der Hinserie das ein oder andere auch oder mehrfach auch richtig gut gespielt hat, auch in Ordnung. Klar, emotional ist es dann immer so, dass ich denke, ah, naja, so ein Barkok wird mir aber auch ganz gut gefallen. Aber es geht, Patrizia, du nickst, aber es geht halt nicht immer, ne? Ja, ich glaube auch, das ist so das Ding. Du hast da drei, ich weiß nicht, ob mir alle zustimmen würden, aber fast gleichwertige Zehner, dass die sich so ein bisschen abwechseln werden, ist halt, glaube ich, ja, liegt in der Natur der Sache. Also ich glaube nicht, dass jetzt einer komplett seinen Platz verlieren wird. Zumindest erstmal nicht. Außer, keine Ahnung, wenn jetzt Kamada 5 Spieler am Stück macht und die alle schlecht sind, landest du bei Hütter auch mal ganz schnell auf der Bank. Ist ja auch schon anderen Personen passiert. Chor zum Beispiel spielt ja auch kaum noch. Ja. Aber erstmal sehe ich das nicht. Deswegen, ja, glaube ich, diese Rotation werden wir da öfter sehen. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war So neben Hasebe. Also wow, So hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Top, ja. Die meisten Kilometer gelaufen, hat ja auch diesen wunderbaren Pass auf Younes da zum 1:1 gespielt. Also, und der ist halt auch schnell. Also das ist halt auch das, was du da im Mittelfeld halt brauchst. Der hat sich, glaube ich, jetzt so richtig reingekämpft. Wenn der das jetzt beibehält und da vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegt, dann wird das halt auch nochmal eine richtig geile Nummer jetzt werden. Ja, also, na klar, der muss das jetzt alles erst nochmal konservieren und bestätigen. Aber die Situation, dass er das jetzt mal ansatzweise gezeigt hat, was er kann, was er ja auch, ich meine ganz ehrlich, natürlich andere Liga, dies, das, ne? Aber sowas hat er in der Schweiz ja auch regelmäßig gemacht, ne? Es ist halt genau das. Keine Ahnung, ob wir es sehen werden. Vielleicht sagen wir in 2 Spielen schon wieder, okay, er hat es bei einem Spiel gezeigt, jetzt die letzten beiden Spiele ist das fertig geblieben. Wissen wir nicht. Aber man sieht zumindest, was auch ein Hütter an ihm potenziell hat oder haben will. Und das ist natürlich jetzt dieses Konservieren. Und andererseits auch, wir haben über So positiv gesprochen, finde ich vollkommen zu Recht, auch weil er defensiv echt viel probiert hat, viel gemacht hat, sehr aktiv war. Du hast schon gesagt, sehr viel gerannt ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Younes endlich mal sein erstes Tor für die Eintracht gemacht hat. Auch ein emotional wichtiger Moment, ja, weil er hat schon öfter probiert. Er kommt immer besser in diese Mannschaft rein und er ist halt eigentlich jemand. Also das fällt mir immer noch schwer, das zu glauben, dass er bei der Eintracht spielt, weil das Potenzial, was er ja immer noch mitbringt, das ist ja auch wirklich auf einem relativ hohen Niveau anzusehen. Ja, stimmt. Stimmt, also. Ja. Also richtig, richtig geil. Auch wie ihr schon gesagt habt, das zum 1-1, der Spielzug war natürlich richtig, richtig genial. Was du aber merkst auch, und das ist vielleicht auch was so ausmacht oder wo er dann seine Stärken ausspielen kann, ist, der wurde natürlich auch sträflich freigelassen von Leverkusen. Also ich weiß gar nicht, ich habe die Zusammenfassung nochmal geschaut gehabt. Ja. Also riesen Quadrat, was er eigentlich um sich rum an Platz hat. Und Younes ja durch sein, auch genial, was er da macht. Er ist ja vielleicht nicht unbedingt der super, super, super schnellste, ne? Aber durch seinen Laufweg dann auch noch kommen die Gegner gar nicht mehr, die Abwehrspieler gar nicht mehr an ihn ran. Und das ist eigentlich was, wo du merkst, das ist dann die Qualität. Auch wenn du vielleicht noch nicht hundertprozentig im Saft bist oder vielleicht auch einfach ein paar Tempodefizite trotzdem hast gegenüber den Abwehrspielern, das dann taktisch zu laufen. Wir sprechen es ja immer bei Hasebe auch an, der ja auch durch Laufwege sehr viel Tempodefizite wettmacht. Und das fand ich einfach geil. Und wie du sagst, ich glaube auch, dass das schnell dazu führen kann, dass der Knoten platzt. Bei So ist es auch so, hat mir super gut gefallen. Er muss es jetzt einfach zeigen, dass er es auch kann. Und ich glaube, dass er gegen starke Gegner, die dann auch viel Platz lassen, weil Leverkusen, die wollten das Spiel machen, die waren offensiv, die haben mit 10 Leuten hinter So gestanden, so ungefähr. Also da muss man natürlich sagen, da war die Situation, der Platz war da und das wurde hervorragend ausgenutzt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, es gibt auch wieder Spiel, dann müsste die Eintracht wieder Spiel machen, ob das dann so liegt oder ob dann eventuell dann ein anderer Spieler nochmal spielen muss, müssen wir einfach gucken. Aber das hat er in der Situation, hat er es auf jeden Fall hervorragend gemacht und hat mir auch richtig gut gefallen. Genau, und du musst halt auch sagen, dass die Eintracht hat sehr, sehr viele Chancen bekommen, sehr viele auch ungenutzt gelassen. Ne? Erinnern wir uns an das potenzielle 2-1, hätte er ja machen können. Da waren Dinger dabei, Younes beispielsweise, aber auch ein Kamada, der jetzt mal ganz ehrlich, das Ding da von Kamada, der hat irgendwie Platz, der kann den Ball annehmen, der kann den Luftdruck von dem Ball noch prüfen, der kann sich noch die Schuhe binden, die Haare schneiden lassen, die Nägel lackieren und hat immer noch genug Zeit, das Ding aufs Tor zu bringen. Ja, also und ganz wirklich ehrlich. Schlimm, wirklich schlimm. Mann. Also das sind so Momente, da ärgert man sich, weil du weißt ganz genau, es kann immer was passieren, dann ist das Hinti-Ding, was irgendwie dann nicht nur irgendwie an die Latte geht, sondern Gott, vielleicht noch rein. Gott. Ja, da sowas kann ja immer Blut passieren. Blut und Wasser geschwitzt in der Sekunde. Und dann ist es halt ärgerlich. Es ist nicht so passiert und man muss auch ganz klar sagen, dass die Eintracht die Schwächen in der Defensive der Leverkusen auch gut ausgenutzt hat. Wir haben halt gemerkt, dass mit Weise ein Spieler drin ist, der normalerweise nicht auf 34 Bundesligaspiele in Leipzig, wie ich schon sagen, Leverkusen kommt. Also keine Ahnung, ich mag den auch so nicht, aber ich finde es auch kein so richtig geiler Kicker. Ja. Und dann hast du Spieler, die Potenzial haben, die gut sind, wie Tapsoba und Tah, die auch nicht ihren besten Tag hatten. Nicht umsonst sind halt solche Lücken dann geblieben. Und dann war es halt so, dass die Eintracht wirklich gut reingegangen ist. Wie gesagt, es ist geil, dass wir diese Chancen erarbeitet haben, das ist erstmal positiv. Wenn wir sie jetzt auch noch regelmäßig genutzt, dann bin ich noch zufriedener, dann können wir noch ein bisschen zufriedener auch schlafen. Aber das sind halt die paar Prozent. Wir müssen auch ein bisschen was mäkeln, weil wir können nicht immer nur reden, dass alles gut ist. Ja, du musst halt schon auch bedenken, ich meine, jetzt in dem Fall ist es halt gut gegangen. Wir hatten Leverkusen da gut unter Kontrolle, auch wenn ich in diesen 4 Minuten Nachspielzeit, die es da irgendwie gab, irgendwie sehr gezittert habe. Also es waren, glaube ich, die gefühlslängsten 4 Minuten, die ich seit langem irgendwie erlebt habe. Aber es kann halt dann auch mal schnell nach hinten losgehen, wenn wir jetzt dann auch mal gleich über den nächsten Bundesliga-Gegner in ein paar Minuten sprechen mit Mainz. Da siehst du halt auch so ein Stück weit, was halt passiert, wenn du halt Chancen hast und sie halt nicht machst und dann halt gegen einen starken Gegner spielst, der dich dann halt vielleicht dann auch wieder outplayt und dann da halt 2 Buden mehr macht. Es war so unnötig spannend einfach. Das hat mich auch so aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, immerhin sind sie jetzt so weit, dass sie sich Chancen erarbeiten. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil vor ein paar Wochen saßen wir hier noch und haben gesagt, ich sehe nicht, wie jemals eine kreative Idee in diese Mannschaft kommen soll, bla bla bla. Jetzt haben wir die Chancen. Ja, die Verwertung lässt zu wünschen übrig manchmal. Kommt vielleicht auch noch. Worüber ich mich noch so ein bisschen, ja, nicht beschweren will, aber schon beschweren will, sind die 68% Passquote. Das finde ich auch so ein bisschen mau. Also ich fand, das fiel gar nicht so krass auf, aber da gehen doch noch einige Pässe irgendwie zum Gegner, die dann nicht hin müssten. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass man halt nach Risikopässen gesucht hat. Also dass man schon so ein bisschen schnell nach vorne und auf Konter gehen will, dann geht halt auch mal einer nicht so genau nach vorne und dann verlierst du den Ball. Aber daran kann man in Zukunft dann gerne auch noch arbeiten, wenn wir hier gerade schon nach ein paar Makeln gesucht haben. Aber ansonsten, insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Finde ich aber gut, dass du es ansprichst, ja. Ja, also. Nee, ist gutes mir auch Ding. Gar nicht so aufgefallen mit der Passquote. Gut, dass das. Ja, doch, da waren, das ist echt, also daran kann man noch arbeiten. So auch dumme Dinge. Also so Kleinigkeiten, ne? Wo wir dann einen Einwurf dann direkt schon zum Gegner wieder bringen, wo auch so Kleinigkeiten, ne? Auch, ich weiß nicht, also manchmal penibel gepfiffen, aber ich weiß nicht, wie oft in der Bundesliga wirklich falsche Einwürfe gepfiffen wurden. Ja. Das war bei der Eintracht tatsächlich der Fall, ja. Also so Kleinigkeiten, wo du zu leicht den Ball einfach wieder weggibst, ne? Da müssen wir, da sind so die Dinge, finde ich aber auch gut, daran muss weitergearbeitet werden, ja, denn in der blöden Situation hast du dann nicht das Glück, dass du das über die Zeit bringst, ne? Das hatten wir schon oft genug nicht, jetzt war es der Fall und das ist gut, aber daran muss man jetzt weiterarbeiten, aber die nächsten Spiele sind immer die schwersten. Wo ist das Phrasenschwein? Das ist, weil zu viele Menschen dann in einem Haushalt wären gerade nicht anwesend. Sehr gut, ist klar. Ja? Also auch wir halten uns hier an Abstands- und Hygieneregeln. Strikt, strikt. Genau, Marvin hat schon wunderbar gesagt, die nächsten Spiele sind immer die schwersten. Bevor wir jetzt gegen das Mainz-Spiel am Wochenende sprechen, müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen gespielt, wir spielen aber sehr zeitnah schon wieder gegen Leverkusen, nämlich nächste Woche Dienstag im Pokal und dann wird sich entscheiden, ob man danach dann in der nächsten Runde gegen Rotwein essen. Anstoß 3, du hast schon die Namen gelegt für Anstoß 3. Rotwein essen. Rotwein essen wäre ein grandioser Name. Ja, okay. Holzbein Kiel, ja, großartig. Gegen Rot-Weiß Essen, da möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken, was wäre das für eine mega geile Auswärtsfahrt gewesen, wenn wir hier nochmal gerade uns so ein bisschen über negative Dinge aufregen wollen. Aber da vielleicht nicht so viel von, was würdet ihr denn schätzen, wie stehen denn unsere Chancen auf ein Weiterkommen nächste Woche in diesem Pokalspiel, weil es wäre natürlich jetzt auch nochmal gutes Geld in so einem Wintertransferfenster, wenn man über Stürmer nachdenkt, die man da vielleicht auch nochmal gut irgendwie mit einplanen könnte. Marvin. Ja, also, ich hasse es, dass man zweimal in so kurzer Zeit dann gegen einen Gegner spielt, den man jetzt ja ganz gut angespielt hat, gegen ihn gespielt hat und so weiter und so fort, aber es wird dann nochmal ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, du wirst nicht mehr Weiser da hinten drin haben, dann gibt's bestimmt andere Optionen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Wirtz da noch besser drauf ist, ja, der mir auch da schon ganz gut in Ansätzen echt gut gefallen hat. Ja, keine Ahnung, die Eintracht hat trotzdem weiter die Möglichkeiten und ich hoffe, dass die auch genutzt werden. Ich glaube, die Eintracht muss sich aber ein anderes Konzept überlegen, denn das wird dann zu ausrechenbar, wenn wir genau mit der Formation wieder spielen. Vielleicht ist bis dahin ein neuer Stürmer da. Vielleicht wird man aber auch diesen variablen Faktor wie Barkok wieder mit reinnehmen und dann vielleicht sagen, okay, wir gehen mit Kamada mal raus. Kannst ja dann ein bisschen wechseln, wenn er da auf der Bank ist. So ein, zwei Wechsel sollen dann vorgenommen werden, um ein neues Flavor reinzubringen. Ansonsten ist gegen Leverkusen, ich ziehe meinen Hut davor, weil das war eine Hinrundenmannschaft, eine extrem starke bislang Hinrundenmannschaft. Aber wir haben die Möglichkeiten, das ist wichtig. Und wenn wir dann wirklich gegen Rot-Weiß Essen spielen, dann muss der Dennis die Geschichten erzählen von abgetretenen Gästetoiletten. Ich notiere mir das mal. Dennis Toilette. Ist aufgeschrieben. Ist alles schon fair. Das ist immer wichtig, ja. Ja. Keinerlei Erinnerung, aber ich werde mal schauen, was das Archiv so hergibt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Bildmaterial. Ja, das ist immer möglich, ja. Obwohl das nahe zu Zeiten war, da hatte noch nicht jeder ein Handy dabei, das ist ja schön. Also, aber wichtig, ganz kurz nur zu dem Leverkusen-Spiel. Ich hoffe einfach jetzt zu dem kommenden, dass wir es wieder so machen wie in der Vorsaison. Leipzig war es, glaube ich, die wir zweimal erst im Pokal, oder? Korrekt. War das so? Ja, Ja. Ja. Also das war auch ganz kurz hintereinander. Ja. Und da hoffe ich jetzt auch einfach drauf, dass wir Leverkusen dann ein gewisses Trauma verpassen. Ob es so kommen wird, muss man gucken. Ich denke schon, dass wir mit einem gewissen Respekt da auch, also Leverkusen wird natürlich ganz anders auftreten. Und das ist vielleicht das, was uns hier, der Stil von Leverkusen lag uns ja jetzt sehr gut. Dieses Offensive, die wollen das Spiel machen und so weiter. Ich glaube, dass wir da insbesondere im Pokal doch deutliche, größere Probleme haben werden, weil einfach vielleicht mehr von der Eintracht gefordert wird. Und wie wir hier schon in der letzten, keine Ahnung wie viele Folgen, immer gesagt haben, die Eintracht tut sich einfach immer noch schwer, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen und da die Chancen so zu generieren, wie wir das vielleicht gerne hätten. Spiele oder wenn die Mannschaft eben sehr offensiv spielt, können wir meistens auch etwas besser unsere Stärken ausspielen. Also ich glaube, wir sehen ein ganz, ganz anderes Spiel als jetzt am Samstag, was für uns natürlich nicht schön ist, weil zumindest subjektiv waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Objektiv sah es auch gut aus. Also ich denke, es wird, wenn die Karten neu gemischt und Leverkusen, wenn sie auch nur ansatzweise an die Qualität von anderen Teilen der Hinrunde ja was auspacken, dann wird es wirklich schwierig. Also, aber René, du hast richtig gesagt, das ist gut verdientes Geld, leicht verdient in Anführungszeichen, wäre natürlich eine schöne Sache. Und Essen ist natürlich danach dann auch kein unmöglicher Gegner. Und auch kein unattraktiver Gegner, jetzt mal so rein vom das sowieso. Interessensfaktor her, ja. Schauen wir mal, was da geht. Ist ja noch ein bisschen tatsächlich hin und wie Marvin schon gesagt hat, vielleicht hat sich ja bis dahin auch nochmal spielertechnisch was getan, wobei ich gar nicht weiß, wie dann da die Anmeldefristen und so weiter sind. Das ist ja dann auch alles nochmal irgendwie so ein schwieriges Thema. Ja. Aber dann lass uns doch vielleicht erstmal jetzt in die nähere Zukunft schauen. Wir dürfen nämlich am Wochenende dann jetzt erstmal spielen gegen Mainz am Samstag 15:30 Uhr. Die ja, ich hatte es gerade eben schon angedeutet, am Wochenende gegen die Bayern ran mussten und da eigentlich, wenn man mal außer Acht lässt, was da irgendwie gerade abseits des Platz so alles an hin und her, vor und zurück, alt-neu Varianten irgendwie läuft, sind sie ja eigentlich gar nicht so schlecht da reingestartet und sind ja 2-0 in Führung gegangen und hatten auch das 3-0 mehrmals irgendwie auf dem Fuß. Und waren dann halt nur irgendwie ähnlich wie wir mit Folgetoren nicht so ganz in der Lage und haben halt dann die Quittung kassiert. Ja, ich weiß nicht, sind wir jetzt tatsächlich wieder so einer dieser Kandidaten, wenn wir jetzt mal auf dieses Spiel gucken, wo der dusselige Kellner wieder rauskommt und wir dann wieder Vereine, die eigentlich gerade überhaupt keine Punkte geschenkt haben müssen, wieder unnötige Geschenke machen, Patricia? Boah, eigentlich ja, ich kann es leider nicht verneinen, aber also die Situation gibt es halt her. Ich habe halt jedes Mal trotzdem die Hoffnung, dass es einfach mal nicht passiert, weil man ja auf dem Papier und eigentlich auch auf dem Platz die bessere Mannschaft ist und mich das sehr, sehr aufregen würde, gegen Mainz zu verlieren. Mal wieder, weil das jetzt nicht auch schon öfter vorgekommen ist. Naja, jedenfalls ja, ist es eine typische Situation, in der es passiert, aber ich hoffe einfach, dass es nicht passiert, einfach weil man jetzt auch eine gewisse Qualität hat. Man hat jetzt gefühlt auch sein System gefunden, in dem einiges geht und einiges funktioniert. Die Abwehr hat sich auch ganz gut gefangen, da gab es ja einige wackelige Momente, aber wenn man Leverkusen in den Griff bekommt, sollte man auch Mainz in den Griff bekommen. Das Problem ist halt nur, wie funktioniert dieses System dann gegen den Gegner, der halt eben nicht spielt wie Leverkusen und auch nicht so selbstbewusst auftritt wie Leverkusen, sondern der halt Mainz ist und vielleicht den Ball lieber abgibt. Und dann haben wir halt wieder das alte Dilemma, was wir vor ja nicht allzu langer Zeit auch schon gegen andere schwächere Mannschaften hatten. Ob sich das wiederholt, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Marvin? Ach, mich nervt es. Ich will eigentlich auch jetzt wirklich, dass Mainz einfach mal absteigt, ja. Also, die haben jetzt 6 Punkte, die haben sich jetzt einigermaßen, man hätte zwischenzeitlich fast denken können, sie sind wieder auferstanden. Das, was ich bei Schalke gedacht hatte, was jetzt irgendwie passiert, was sehr unrealistisch ist bei diesem Trainer, ja. Wer Christian Groß holt, der kann mir tatsächlich in 2021 echt nur leid tun, ne. Was komplett eine schwierige Kiste ist, um es mal positiv zu formulieren. Mainz steht da tatsächlich noch ein bisschen anders da. Also die haben wirklich ein ordentliches Spiel gemacht, auch mit, also selbst jemand wie Burkhardt hat ein gutes Spiel gemacht. Die haben ja auch gute Typen, also da wird mir Basti jetzt widersprechen, wenn er es hören sollte. Danny Latzer auch als Kapitän, da kann doch was passieren. Ich glaube, dass Mainz halt wirklich der wesentlich schwierige Gegner jetzt sein wird. Aber auch hier, wir müssen nicht immer der trottelige Kellner sein, wir können auch einfach mal, ja, was weiß ich, eigentlich würde ich natürlich mit einem Sieg rechnen. Wenn es ein Punkt ist, dann lasse ich auch mit mir verhandeln, aber wir müssen dann halt dann eine Woche später gegen, ich glaube, es ist dann eine Woche später schon, wo wir dann gegen Schalke dann irgendwie mal punkten müssen. Ja. Da gibt's dann halt leider gar nichts. Da musst du 3 Punkte holen. Ja, und ich sag mal so, 1 Punkt gegen Mainz von mir aus, ja, weil die sind gerade im Aufwind. Ganz ehrlich, da wird jetzt auch wieder ein bisschen was passieren. Ne? Die haben jetzt mit Bo Svensson, neuen Trainer vom FC Liefering, was irgendwie der 5. Farmverein ist von Red Bull, also was auch, also furchtbare Situationen, die da sich dazu tragen. Dann ist Heidel wieder zurück und hier Roger Schmidt ist auch wieder da, also die Mainzer Dreifaltigkeit ist wieder hergestellt. Mal gucken, also das wird ja so ein bisschen einen Ruck durch diese Mannschaft geben. Insofern wird es, glaube ich, echt schwierig, aber wenn wir da mit 1 Punkt so rangehen, bin ich da auch zufrieden. Trotzdem, Angst und Bange ist mir da nicht. Vielleicht fangen die auch erst nächste Woche mit dem Siegen an. Ja, wobei ich habe irgendwie keine Lust, uns da so klein zu reden. Ich habe keine Lust, die Eintracht klein zu reden, und ich habe auch überhaupt mal rund hier, ja? Ich habe halt wirklich keine Lust zu sagen, ich gebe mich mit 1 Punkt gegen fucking Mainz zufrieden. So, ich verstehe das, die haben Aufwind. Und wenn du 2-0 gegen Bayern führst, musst du ja auch irgendwas richtig gemacht haben. Keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Zwischenstände gesehen und war einigermaßen verwundert. Aber ja, klar ist das, sind die nicht tot wie Schalke, wovor ich auch übrigens richtige Angst habe, aber dazu komme ich wahrscheinlich auch wann anders. Darauf möchte ich nicht eingehen. Aber ich habe wirklich keine Lust, mich da jetzt kleinreden zu müssen und zu sagen, ach ja, wenn wir gegen Mainz endlich mal was holen, wäre es ja auch gut. Nee, ich will auch einfach mal gegen Mainz gewinnen, wenn man deutlich die bessere Mannschaft ist. Mainz steht nicht umsonst dort, wo sie stehen. Und klar hat Mainz individuell einige Spieler, die interessant sind, die auch was können, aber das ging bisher nicht zusammen, und warum soll es jetzt ausgerechnet gegen die Eintracht zusammengehen? Ich habe keine Lust mehr, auch wenn ich wahrscheinlich am Wochenende dann wieder heulend im Bett liege, weil es sich zum wiederholten Male zugetragen hat, dass man sich gegen Mainz blamiert hat. Und nein, Mainz ist nicht die allerschlechteste Mannschaft der Bundesliga, aber gefühlt schon. Sie sind halt schon nicht zu Unrecht da unten, wo sie jetzt sind. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Lust, gegen Mainz zu verlieren, und ich habe auch keine Lust, mich mit 1 Punkt zufrieden zu geben. Ich möchte gegen Mainz 3 Punkte holen. Vielen Dank. So, du hast mich überzeugt. Von mir aus haben wir auch 3 Punkte gegen Mainz, und dann fange ich einfach nächste Woche an zu gewinnen. Ich kann damit ja auch sehr, sehr gut leben. Also das ist durchaus leicht, mich da zu überzeugen. Ja, ich verstehe die Angst auch so ein bisschen dahinter. Also, beziehungsweise nicht Angst, aber ich verstehe, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Ja. Aber ja, ich verstehe es. Sehr gut. Dennis, was meinst du? Da kann ich doch überhaupt nicht widersprechen. Also Patricia, da gehe ich voll mit. Also es ist natürlich diese berechtigte Angst, die wir immer haben, als also auch wenn wir in einem Aufwind sind. Das ist ja dieser typische Zweckpessimismus, den wir hier eigentlich bei der Eintracht immer zu Trage tragen. Das ist ja eigentlich, was wir leben oder was eigentlich immer normal ist. Also zumindest bei mir ist es so, wenn wir jetzt mal ordentliche Spiele gespielt haben, dann ist für mich automatisch schon, da kommt dann Mainz und Schalke und der ganze Aufwind, den wir jetzt hier, die ganze gute Stimmung, dann ist er wieder flöten. Jetzt hast du überraschenderweise gegen Leverkusen sogar dreifach gepunktet, ne? Gegen Mainz, da holst du dann vielleicht nur 1 Punkt, und gegen Schalke, da sind wir wieder der Depp der Nation, wie ihr schon gesagt habt, da verlierst du dann am Ende auch noch. Das wäre für mich auch total, total ätzend. Das ist einfach in den Genen drin, im Blut drin, aber das muss raus, das ist Schrott. Und Patricia, ich gehe voll mit dir, du musst jetzt einfach souverän am Wochenende gewinnen gegen Mainz, und sie haben es definitiv verdient, genauso wie die Schalke eine Woche danach, dass sie einfach auch mal von der Eintracht eine ordentliche Klatsche in Anführungszeichen bekommen. Es reicht ja schon 1-0, da sind wir ja schon alle zufrieden, aber es muss einfach gewonnen werden, und dann sind wir alle zufrieden. Also Haken dran, ich würde sagen, wir überspringen die Woche, und dann ist alles in Ordnung, ja. Also ganz überspringen können wir sie nicht, wir müssen nämlich erst noch über Aufstellung reden, bevor wir dann endgültige Ergebnistipps hier abgeben. So, Aufstellung gegen Mainz. Trapp im Tor, safe. So, davor wieder mit der Variante Ndicka, Hinteregger, Abraham. Oder ändern wir daran was? Nee, würde ich vollkommen mitgehen. Die letzten Wochen des Abrahams mit der Eintracht, bei der Eintracht, für die Eintracht genauso. Ja. So, und dann kommt wahrscheinlich schon die erste spannende Frage. Wer spielt in der Mitte vor der Abwehr? Jetzt am Wochenende waren es ja So und Hasebe. Ändert sich da was dran? Bleibt das gleich? Was würdet ihr tun? Patricia. Ja, gute Frage. Ja, ich weiß. Also, ja, Hasebe und So haben mir in Kombination ganz gut gefallen. Ich weiß aber nicht, was ist mit Rode? War der jetzt leistungstechnisch kommt einfach draußen? Gelb, oder ist der? Hatte der. Fünfte Gelbe. Ach, hatte der. Okay, ja. Okay, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Rode wieder reinrückt und dann ja. Aber, also So würde ich drin lassen, weil der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht und vielleicht kann er es auch einfach bestätigen und vielleicht hat er jetzt so seinen Lauf gefunden. Würde ich ungern stören. Ist auch so der Spieler, der am ehesten noch was Kreatives damit reinbringt und nicht so der Zerstörer ist. Und daneben würde ich dann vielleicht sogar wieder Rode einsetzen und Hasebe noch mal ein Päuschen geben. Einfach ich glaub, mal so sogar, in den Hasebe Raum geworfen. Hasebe eher wieder zurück in die Abwehr rückt und dafür Ndicka tatsächlich rausrückt. Warum? So unglücklich, wie ich es finde eigentlich, aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, dass Hasebe ist ja eigentlich hier an der Stelle nur, er war ja im Endeffekt einfach nur als, ich denke mal, das System ist geboren worden, weil Rode einfach nicht zur Verfügung stand und Hasebe spielen sollte auch. Ne? Also es war im Endeffekt für mich einfach eine Umstellung, die dann im Endeffekt vielleicht dazu geführt hat, dass wir jetzt im nächsten Spiel wieder Hasebe, wieder den Klassiker, wie die ganzen Spiele auch vorher, Abraham, Hasebe, Hinteregger, weiß ich nicht. Also mir hat es auch nicht schlecht gefallen und ich fände es auch schön, wenn Ndicka wieder spielen würde. Trotzdem, realistisch gesehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Hasebe wieder in die Dreierkette zurückrückt. Und ich gehe auch da mit Patricia, dass Rode und So auf der 6 spielen. Marvin? Ich würde aber Ndicka wünschen und auch für die Entwicklung des Vereins, dass wir eben genauso jungen Spielern wie Ndicka die Chance geben, dass es so bleibt, wie ihr es gerade gesagt habt. Realitätsmodus könnte ich mir vorstellen, dass Ndicka wieder rausfliegt und Hasebe dafür nach hinten und Hinteregger auf die Linke. Ja, ich bleibe jetzt aber mal dabei, dass ich mit Hinteregger, Abraham und Ndicka in der Innenverteidigung bleibe. Hasebe rückt raus. Wir müssen auch, wie gesagt, ich will ja nicht nochmal wiederholen. Ndicka muss jetzt weiterspielen, weil ne, mit Abraham geht dann bald einer. Ich will jetzt nicht, dass ihn da auch nochmal wieder rausrotieren. Deswegen Hasebe geht auf die Bank, dafür kommt Rode rein, der nur wegen der gelben Karte, fünfte gelbe Karte rausgegangen ist. Also mit Rode So würde ich dann spielen, dann auf der linken Seite wieder Kostic, rechts. Ja, am Ende gehen wir rechts auch wieder mit Durm. Es gibt jetzt nicht wirklich einen realistischen Ansatz zu sagen, er hätte es jetzt so schlecht gemacht, auf gar keinen Fall. Der hat das solide gut gemacht gegen Leverkusen. Ja. Da fand ich, war auch spielerisch so die ein oder anderen Momente drin, die durchaus man sich da sehen lassen konnte. Also von daher würde ich sagen, ist da auch wenig Bedarf an der Stelle, was zu ändern. Passt. Ja, die Frage ist halt jetzt, liebe Leute, da gebe ich jetzt auch gerne mal wieder weiter, was machen wir? Younes und Kamada oder wird da geändert, kommt da plötzlich Barkok rein, Patricia? Es ist sehr schwierig im Mittelfeld. Ich weiß es nicht, ich würde persönlich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt Team Konstanz sein soll oder Team einfach mal wild durchmixen, weil irgendwie jeder auch mal seine Chance verdient hat zu spielen, weil ich würde es halt Barkok gönnen und ich finde auch, Barkok soll seine Chancen bekommen, genauso wie auch Kamada seine Chance bekommen soll. Younes würde ich aktuell nicht rausnehmen, das ist für mich irgendwie keine Option. Stimmt. Deswegen, ich glaube, ich würde sogar einfach Barkok reinrotieren, was nur auf meinem Gefühl basiert und nicht auf irgendwelchen Fakten, die ich vorzulegen habe. Ich will irgendwie einfach Barkok sehen. Ich bestätige dich da auf jeden Fall drin, Patricia. Und ich sag dir auch, warum ich den spielen sehen will, weil eben diese Pässe, die er in den letzten Spielen dann immer mal, ja, so diese eröffnenden, ich sag auch mal, so einen kleinen Lupfer und sowas, das siehst du normalerweise von Kamada eben nicht so häufig, also zumindest nicht so häufig, wie es dann doch ein Barkok versucht. Und dadurch, dass wir ja schon vorhin gesagt haben, das Spiel wird wahrscheinlich enger, wir müssen das Spiel machen, bist du eigentlich auf so Individualsituationen, denke ich, angewiesen. Da ist, denke ich, Barkok die bessere Wahl als ein Kamada, der sicherlich auch seine Qualitäten hat, aber insbesondere in dem Bereich, ja, vielleicht mal so ein eröffnender Pass. Kamada kriegt dann eher die Chancen, wenn Barkok dann, wenn wir dann 1-0, 2-0 führen sollten, muss Mainz das Spiel machen. Dann kannst du mit Kamada vielleicht auch vorne, der ein bisschen mehr Platz dann hat, auch mehr reißen. Also ist ja immer so, wir haben ja zum Glück den Luxus, dass wir die Spieler auch noch bringen können im Laufe des Spiels. Also ich würde tatsächlich mit Barkok anfangen und Kamada dann erst später bringen. Das ist ein guter Punkt. Und zwar fällt mir gerade auch ein, warum vielleicht mein Gefühl zu Barkok tendiert. Und zwar denkt er einfach weniger nach als Kamada, habe ich das Gefühl. Ja, und sehr gut, ich glaube, das ist vor allem gegen so eine Mannschaft wie Mainz, die auch, glaube ich, noch schnell zu verunsichern ist mit einigen Dingen, eben weil die im Abstiegskampf hängen. Und das ist eine nicht so einfache Situation, auch psychisch und so, die sind halt noch zu verunsichern und ich glaube, da ist so ein Spielertyp, der einfach nicht nachdenkt, was er macht, sondern es einfach tut, vielleicht sogar besser, weil ich habe bei Kamada immer noch das Gefühl, dass er zu oft nachdenkt, was er jetzt tut und soll ich jetzt schießen, soll ich jetzt nochmal abspielen und das wirkt dann so zögerlich und Barkok bringt da einfach eine andere Präsenz auf den Platz. Ich glaube, das ist auch das, was mir so das Gefühl gegeben hat, Barkok ist vielleicht der Richtige. Das wäre tatsächlich auch 100% mein Argument gewesen, Barkok zu bringen, weil ich auch der Meinung bin, dass er weniger verkopft an der Stelle ist, sich nicht so lange in, Daum ist damals genannt, Gedankengefängnis, befindet, sondern halt einfach mal sagt von wegen, ach komm, scheißegal, ich probiere das jetzt einfach mal. Was uns gerade, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen müssen, die jetzt wahrscheinlich nicht den 200% Offensivfußball da abreißen wird, durchaus helfen kann. Also von daher wäre auch mein Votum da für Barkok. Super. Für Leute, die weniger nachdenken, eindeutiges Votum hier. Dann machen wir das doch so. Zumindest was Fußball angeht, an anderer Stelle bitte mehr nachdenken. Und wer sich an dieser Stelle angesprochen fühlt, genau richtig. Genau, und ja, Schurm ist, glaube ich, relativ alternativlos Silva. Ja, haben wir ja vorhin lang und breit drüber gesprochen, gibt es jetzt nichts an der Stelle. Sei denn, völlig berechtigt auch. Auch zu Recht, Silva. Ja, ich würde auch gerne noch mehr Tore von Silva sehen, tatsächlich. Ja, das wäre noch so ein Wunsch, den ich an dieser Stelle hätte, wenn man sich noch was wünschen darf. So, und jetzt wünsche ich mir Ergebnistipps von euch und hier bei mir in der Liste steht die Patricia als erstes. Ja, okay, nachdem ich jetzt vorhin ein Plädoyer gehalten habe, warum die Eintracht ja nicht gegen Mainz verlieren soll, kann ich jetzt natürlich auch nichts Schlechtes tippen, deswegen tippe ich jetzt 2-0 auf die Eintracht. 2-0 auf die Eintracht, sehr gut. Marvin? Die Patricia hat mich abgeholt mit dem Pep-Talk, das heißt auch ganz klar für mich 2-0 für die Eintracht. Ich sag 3-1. Komm, lass mal 3-1. Mainz, der mache noch einen, der Unisivo, der wird uns irgendwie 1 einschenken, wenn er eingewechselt wird, aber 3-1. Okay. Dennis? Ich glaube, der Chancenverwertungsknoten platzt erst gegen Schalke und deshalb gibt es ein 1-0. Okay. Für die Eintracht natürlich, ja. Ja, natürlich. Und ich sag, die Eintracht gewinnt 2-1. Kleines Sicherheitsergebnis. Aber wir sind uns zumindest einig, dass die Eintracht dort mit 3 Punkten aus diesem Spiel rausgeht, was ja schon mal dann viel wert ist in dieser dann doch sehr engen Saison und vielleicht auch zusätzlich nochmal Motivation gibt für das, was dann in der Woche drauf kommt. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Zielgerade und sprechen mal über Empfehlungen. Da hat sich nämlich hier schon was angesammelt und ich suche mal gerade den Jingle raus, der ist exakt hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, dann bin ich mal gespannt, was ihr an Empfehlungen da habt. Da hat sich hier schon was in unser Dokument geschmuggelt. Ich weiß aber nicht, wer von euch das eingetragen hat. Von daher bitte mal Freiwillige vor. Ich guck mal gerade, was das ist. Ah, das ist hier, genau. Eintracht, wie kriegen wir das wieder hin? Ist ein Blogbeitrag, den ich gelesen habe, von, glaube ich, jemandem, der uns auch folgt, beziehungsweise auch sogar schon mal erwähnt hat. Also ein Twitter-User, einer, der offenbar schon ein wenig länger dabei ist. Der Blog heißt, auch geiler Name, Rindswurst Inferno. Ja, find ich großartig. Also allein für diesen Namen gibt's hier schon drei Sondersternchen. Auf jeden Fall. Definitiv sehr, sehr gut. Während ich jetzt gerade mal meinen Strom in das Notebook stecke, damit ich auch weiter mit euch parlieren kann. Warten Sie mal ganz kurz. Sehr gerne, wir warten. Mhm. So, genau. Und er hat einen Beitrag geschrieben, wo er über all das spricht, was er momentan so, was er anfänglich mit der Eintracht erlebt hat. Also es ist fast sehr persönlich. Also er sagt regelmäßig meine Eintracht oder liebe Eintracht. Es ist ein langer Text, der geht wirklich... Ja, also wirklich eine ganze, ganze Weile. Aber es ist auch so ein bisschen ein Abriss von seiner eigenen, von seinem eigenen Fantum und Erfahrung, die er gemacht hat und den, ja, und der schleichende, ja, ich will nicht mal sagen Tod, aber es ist im Endeffekt so die Durchkommerzialisierung des Sports, des Fußballs, was er auch selber reflektieren, finde ich immer sehr, sehr gut auch gesagt hat, was er auch willentlich ignoriert hat. Wir reden hier auch mal über Octagon, wo wir auch wissen, das gab es ja damals auch schon ganz, ganz, ganz große Probleme und mit denen die Eintracht ja lange zu tun hatte auch. Und es ist natürlich immer weiter, die Schlinge hat sich immer weiter gedreht. Im Endeffekt sagt er, dass er Stand jetzt ein bisschen im Fußball abgeschlossen hat. Das hängt nicht nur mit der Eintracht zusammen, die er lange als Bastion auch für sein Dafürhalten gegen eine Überkommerzialisierung gekämpft hat. Gleichzeitig auch mit einem guten Präsidenten. Also ihr kennt ja das, ihr wisst ja, dass für was die Eintracht steht, aber dass es jetzt gerade zur Pandemiezeit auch ihm so, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen abfällig geworden ist und dass er auch nicht mehr Fußball konsumiert in diesem Maße, dass er mittlerweile gar nicht mehr weiß, wie hat die Eintracht gespielt. Es ist nicht etwas, was jeder von uns teilen wird. Und das ist auch vollkommen okay. Hier gibt es ganz klar einen Clash zwischen beispielsweise einer jüngeren Generation, die wegen Einzelspielern vielleicht auch eher zur Eintracht gestoßen ist, aber durchaus auch älteren Fans, die halt nicht mehr in diesem Maße, also einige davon, ne, die vielleicht sich gerade nicht mehr so abgeholt fühlen. Ne? Das ist eine valide Diskussion. Die hatte ich letztens auch in einem anderen Freundeskreis geführt, wo eigentlich relativ hart behauptet wurde, dass das alles scheißegal ist und dass die Eintracht das alles super macht. Ich finde, da gibt's durchaus Nuancen und Schattierungen, die man durchaus kritisieren kann. Wir hatten zuletzt halt über mal den Deutsche Bank Park gesprochen. Deutsche Bank kann man auch geteilter Meinung sein, ob das einfach eine Heidi-Teidi-Bank ist. Was ist damit überhaupt mit Donald Trump passiert? Naja, Schwamm drüber. Ne? Wir haben jetzt Uber, da gab's auch so den einen oder anderen, der ein bisschen das Ganze kritisiert hat. Und genau sowas wird natürlich auch in dem Text verarbeitet. Und ich finde, das ist ein lesenswerter Text. Man kann auf jeden Fall zu einem anderen Ergebnis kommen. Für ihn ist es halt tatsächlich gerade so, dass er nicht mehr dieses Feuer hat. Es kann sein, dass er es irgendwann wieder entfachen wird. Das geht uns ja vielleicht auch allen so, dass wir gerade eine schwierige Zeit haben und so. Vielleicht aber uns über einen Rindswurst da wieder freuen oder einen Apfelwein oder was weiß ich vorm Stadion. Dann ist es plötzlich doch wieder da. Das will man ja nicht ausschließen. Aber dieses Mischen zwischen der persönlichen Sicht und halt einer weitergehenden Kommerzialisierung als Kritik, finde ich durchaus interessant, dementsprechend lesenswert. Und ich glaube, jetzt habe ich lang genug darüber gesprochen. Lest euch einfach durch, nehmt euch die Zeit. Ja, also ich habe ihn jetzt nochmal überflogen. Er ist lang, aber ich glaube, da sind wirklich viele Aspekte drin, wo sich es einfach beim Lesen lohnt, da nochmal drüber nachzudenken. Also ich werde mir den auf jeden Fall nochmal durchlesen. Da braucht man allerdings einen Moment für. Also von daher vielleicht, wenn ihr das morgen früh hört, kurz anhalten, holt euch noch einen Kaffee und dann setzt euch mal hin und lest das mal. Es könnte interessant sein. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr gut. Und vielleicht dann auch, danke Marvin, ja. Könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch eine sinnvolle Diskussion möglich ist. Es gibt ein Kommentarfeld, also von daher, wenn ihr dort in eine Diskussion gehen wollt, dann nutzt vielleicht einfach auch die Möglichkeit da nochmal des Austausches. Er ist ja auch tatsächlich bei Twitter, also insofern erreicht man ihn da auch. Und ja, ich glaube, eine sinnvolle Diskussion, da man muss ja nicht immer eine Lösung finden. Es gibt da auch mehrere Ansätze, aber allein das, dass immer mal wieder auch im Bewusstsein der Menschen relevant gehalten wird, weil es tatsächlich ein valider Punkt ist, finde ich das ganz gut. Ja, Meinung bildet sich ja auch durch Austausch und durch das Akzeptieren, Wahrnehmung von anderen. Also von daher, warum nicht? Ja? Lass uns doch jetzt einfach mal nutzen. Mhm. Habt ihr denn noch weitere Empfehlungen? Gute Frage. Hatten wir denn Empfehlungen reinbekommen per Twitter oder so? Nein. Beispielsweise? Nein. Alles klar. Ja, haben wir in der Tat nicht reinbekommen. Was heißt, ist nicht ganz korrekt. Man hat uns per Twitter, hatte uns die Eintracht Emma den Hinweis gegeben mit dieser Bilddoku. Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe sie nur in Teilen gesehen, weil mich dieses ganze Konstrukt so ein bisschen abschreckt und ich auch sehr viel Negatives da gehört habe. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das mit einem gesunden Menschenverstand sich anguckt, dann kann man da vielleicht irgendwie rangehen. Für mich war das eher so Werbefilm, von daher wäre ich da so ein bisschen vorsichtig, aber vielleicht ist da auch einfach mein Hass auf die Bild gerade viel zu groß. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? In Gänze gesehen? Habt ihr da irgendwie mehr Einblick? Nein. Also ganz ehrlich, nein, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich habe natürlich normalerweise ein journalistisches Interesse daran, aber irgendwann hört es halt auch bei mir auf, dass ich dann sage, also ganz ehrlich, es ist natürlich ein Werbefilm geworden, eine journalistische Distanz auch zu sowas ist relativ, ich habe mir den Trailer angeguckt, also nein, ich habe auch von anderen Kollegen gehört und Kolleginnen, dass die das eher schwierig fanden. Das kann man machen. Ich glaube, der eine oder andere, da wird einem noch deutlicher, welche perfide Machenschaften da vorherrschen. Aber wenn ich jetzt heute wieder die Schlagzeile sehe, dass der Schlagerstar Bernhard Brink sagt, peinlich, dass wir so ins Impfhintertreffen geraten sind. Das kann seine Meinung sein, das ist auch vollkommen okay, dass man den Schlagerstar Bernhard Brink dazu befragen muss. Das ist natürlich auch wieder die Bild-Zeitung, ja. Also vielleicht sollte man auch Experten befragen und es kann trotzdem richtig sein, die Aussage. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Naja, aber ich glaube, es ist gut, dass wir es auch hier darstellen, dass man auch sagt, naja, man kann es ja trotzdem, wenn die Eintracht da immer das gut fand, ist ja auch ganz, ist ja auch spannend. Vielleicht gebe ich mir das nochmal, aber das muss ich in einem Zustand geben, in dem ich guten Mutes und ein ruhiges Gemüt habe, was auch nicht immer der Fall ist. Also ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass das eher so Werbefilmcharakter und nicht irgendwie unabhängige Doku hatte, dann kann man zumindest mal, was ich jetzt von vielen gehört habe, so die ersten zwei Folgen sind wohl okay und den Rest danach kann man sich dann sparen, weil dann hat man schon ein relativ gutes Bild darüber, wie viel von der Thematik da abläuft. Also von daher würde ich es jetzt mal so als Halbempfehlung vielleicht durchgehen lassen an der Stelle. Ja. Super. Okay. Dennis, hast du noch was? Tatsächlich heute nein. Patricia? Tut mir leid. Nö, ich kann euch chinesisches Restaurant empfehlen, aber das war es auch schon wieder. Das ist alles, was ich über die Feiertage gemacht habe. Ja, dann warte mal lieber vielleicht noch bis zur zweiten Januarwoche. Du weißt ja, klassischerweise ist ja so die erste Januarwoche noch die, wo man an gute Vorsätze und so weiter glaubt. Das lässt ja ab nächster Woche dann wieder nach. Dann können wir da nächste Woche nochmal drüber reden. Ich habe tatsächlich eine Empfehlung, da bin ich wahrscheinlich wieder absolut late to the party, aber ich habe jetzt am vergangenen Wochenende mit Peaky Blinders mit der Serie angefangen. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Nee, die ist auf meiner Liste, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Solltest du unbedingt mit anfangen. Hast du Sons of Anarchy gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Schwierige Kost. Also Peaky Blinders ist tatsächlich, also ich bin großer Fan von Sons of Anarchy. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da Folgen gesehen habe. Ich gucke mir immer noch liebend gern Highlight-Clips auf YouTube und sonst irgendwas an. Und ich heule auch immer noch, wenn ich die Schlussszene aus der letzten Staffel sehe. Und Peaky Blinders geht in eine ähnliche Richtung, nur mit dem Faktor, es ist so England, der frühen 20er Jahre mit ganz viel englischem und irischem Akzent. Es wird genauso viel gesoffen und geflucht. Es ist einfach großartig und ich ärgere mich, dass ich da ganz spät jetzt erst mit angefangen habe, aber umso mehr freue ich mich, dass es 4 Staffeln davon auf Netflix gibt und die man einfach so hintereinander weggucken kann. Also großartig. Wer sowas in der Richtung mag, mit so Gangs und so weiter und Alkohol und Fluchen und Zeug, das ist genau das, was ihr braucht. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich fand's auch ganz gut. Also ich habe es nicht komplett durchgeguckt, weil ich dann irgendwann bin ich dann, weiß auch nicht warum, irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Kannst aber deine Lust dahingehend auf jeden Fall nachvollziehen. Und wie gesagt, Sons of Anarchy fand ich auch ganz gut. Aktuell muss ich sagen, wenn wir schon bei Serien sind, wir sind ja jetzt wieder in der Corona-Verlängerung dabei. Das heißt also, Serien gucken ist sowieso en passant jetzt gerade wieder ganz interessant und relevant. Guckt euch gerne mal Cobra Kai an, das ist eine ganz lustige Serie, gerade so leichter für zwischendurch. Und eine Serie, die ich selber von der Twitteria empfohlen bekommen habe, The Good Fight, ist eine Serie, die mir großen Spaß macht gerade. Immerhin noch auf der Suche bin ich nach einem wunderbaren PlayStation 5 Spiel. Ich hoffe, die kommen bald, was mich Langzeit dann daran hält. Dann gucke ich keine. Cobra Kai gibt's, glaube ich, bei Netflix. Was ist mit Good Fight? Genau. Die? Amazon Prime. Ah ja, okay. Amazon Prime. Amazon Prime? Ja. Na gut. Okay. Ja, sehr gut. Ja, Serien gucken, sehr wichtig. Ich habe auch festgestellt, ich habe im letzten Jahr wieder deutlich zugelegt, was Serien angeht. Da sind so einige mehr auf meiner Hab-ich-geschaut-Liste geguckt. Ich habe da nochmal ordentlich an Menge zugelegt im letzten Jahr. Also nicht nur ich habe an Menge zugelegt, sondern auch mein Serienvolumen hat an Menge zugelegt. Patricia, guckst du irgendwas momentan oder guckst du nichts? Momentan bin ich, glaube ich, auf der Suche noch, ja. Nichts direkt am Laufen. Ich habe viel Harry Potter geguckt. Ich habe also eher Filme, ja. Oha. Okay. Die mal wieder durchgeguckt. Hast du alles durchgeguckt jetzt? Weil die jetzt auf Sky kamen jetzt, ja. Nee, wir haben die auf DVD, also ganz oldschool. die haben wir über Weihnachten und Silvester so ein bisschen durchgeguckt. Ja, war auch mal wieder schön. Geht immer. Ja. Eine Sendung, die ich tatsächlich im Moment noch mal wieder angefangen hatte, da hatte ich vor, bevor der Henry geboren war, mal angefangen mit Quantico. Wer auf sowas steht, es gibt's auch auf Sky auf jeden Fall die ersten drei Staffeln. Keine Ahnung, wie viel es mittlerweile gibt. Ist auch eigentlich ganz, ganz interessant. Man muss aber dieses Genre mögen. Guckt einfach mal rein. Wie gesagt, kann man gar nicht viel jetzt zu erzählen, ohne zu viel zu spoilern auch. Okay. Ja, habe ich auch reingucken viel Gutes gehört. Ist halt nicht so mein Genre tatsächlich von Serien. Von daher fällt das so ein bisschen hinten raus. Aber Kritiken waren zumindest ganz gute. Na gut. Dann haben wir doch da zumindest euch wieder so ein bisschen was an die Hand gegeben, wenn ihr jetzt hier in die verlängerte Lockdown-Phase geht, was ihr zumindest weggucken könnt, wenn es schon gerade nichts zu hören gibt. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Schlusskapitel für heute. Wir haben das Housekeeping jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben heute, weil es auch ein bisschen längerer Part ist. Ich habe mir nämlich mal eure Unterstützung, die ihr uns entgegengebracht habt, im letzten Jahr angeschaut und ich bin absolut begeistert und möchte an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank sagen für all diesen Support, den ihr auch im letzten Jahr mit Sicherheit auch mit gewissen Schwierigkeiten, die der ein oder andere da draußen hatte, trotzdem aufrechterhalten habt. Es ist nochmal mehr geworden, was die finanzielle Unterstützung von euch da draußen angeht. Es sind nochmal Namen dazugekommen von Menschen, die uns unterstützt haben und es hat uns dazu verholfen, dass wir jetzt das dritte Jahr in Folge, ist es tatsächlich schon, ich habe nochmal nachgeguckt, uns hier tatsächlich auch einen kleinen Teil aus der Kasse rausnehmen können für all die Zeit, die wir hier in die Podcast Vorbereitung, Produktion, Nachbereitung etc. stecken. Das ist alles nur möglich, weil ihr da draußen uns unterstützt. Und ihr da draußen, jetzt lese ich eine lange Liste von Namen vor, also die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Ich möchte Danke sagen an, ja? Ja, bitte Musik, oder? Stimmt, wir hatten doch mal irgendwann so eine wunderbare Musikuntermalung. Warte mal, habe ich die hier noch auf dem Soundboard? Es wäre natürlich, Basti wäre jetzt natürlich der ideale Mensch, um das vorzulesen. Es wäre perfekt gewesen. Der ist leider heute abkömmlich. Ich glaube, dieses hier ist es. Oh ja. Yeah. Wir möchten Danke sagen an Dominik, Martin, Krisha, Stefan, Christian, Volker, Jens, Sebastian, Alexei, Sven, Robert, Christian, Moritz, Timo, Julian, Benedikt, Michael, Hans-Werner, Thorsten, Florian, Mario, Immanuel, John, Lisa, Christian, Julia, Martin, Anna-Maria, Bernhard, Max, Pablo, Carmen, Gero, Kai-Uwe, David, Johanna, Jürgen, Jörg, Katrin, Simone, Matthias, Kerstin, Ute, Martin, Susanne, Konstanze, Christoph, Frederik, Michael, Tobias, Helga, Benito, Jürgen, Irene, Volker, Julia, Holger, Alexander, Yannick, Dirk, Heiko, Max, Jürgen, Mirjo, Jana, Falk, Maximilian, Patrick, Jörg, Steffen, Regine, Sebastian, Andreas, Dominik, Jan, Stefan, Ralf, Philipp, Heike, Johannes, Florian, Alexander, Caroline, Jessica, Christoph, Katja, Jan, Marco, Nadine, Thomas, Guido, Hendrik, Christian, Anna, Melanie, Dominik, Martin, Patrick, Matthias, Martin, Markus, Christoph, Christine, Felix und Ruben. Und dann haben wir da noch Dominik, J, P, Nikolas, Andreas, Alexander, Thomas, Antje, Katrin, Kai, Thomas, Helmut, Thomas, Till, Moritz, Jens, Wolfgang, Florian, Jan, Julia, Dennis, Markus, Thomas, Holger, Katja, Lukas, Felix, Damian, Susanne, Erik, den Bockenheimer Bub, Christian, Pablo, Kerstin, Philipp, Maria, Robert, Carola, Steffen, Graf Hede, Flex85, Tomcat, Erik, Lukas, Jörn, Michael, Ralf, Frank, JMC1980, Joachim, René, Caro, Sebastian, Chris, Daniel, Moritz R., Christian, Dennis und Matthias. Vielen, vielen Dank für all euren Support, den ihr im letzten Jahr dagelassen habt. Wir hoffen, wir konnten euch die Zeit trotz all der Widrigkeiten ein bisschen überbrücken, verbessern, euch vielleicht auch so ein bisschen zum Lachen bringen und hoffen sehr auf eure Unterstützung da draußen. Und wenn dein Name da jetzt nicht dabei war und du dich deswegen jetzt ärgerst, dann guck mal auf eintracht-podcast.de nach. Da gibt es eine Seite Support. Da findest du alle Möglichkeiten, wie du uns hier unterstützen kannst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Super, Dankeschön, ja. Ja. Ich habe jetzt einen leisen, merkwürdigen, penetranten Ohrwurm. Es wird Zeit. Die Sendung zu beenden. Sehr wohl, lieber Marvin, ich nehme deinen Hinweis gerne entgegen. Ja, das war die erste Folge im Jahr 2021. Wir haben uns gefreut über die drei Punkte und hoffen, wir können uns auch über drei Punkte am kommenden Wochenende und vielleicht auch ein Weiterkommen im Pokal freuen. Ihr entnehmt diesen Worten schon. Wir nehmen nicht vor dem Pokalspiel auf und natürlich auch nicht am Dienstag, weil da ist ja das Pokalspiel an sich. Deswegen nächste Woche Aufnahme am Mittwoch. Tragt euch das schon mal in den Kalender ein. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Fußballwochenende. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, mit ein bisschen Schnee vor der Tür, Corona-konform irgendwie rodeln zu gehen. Bis dahin alles Gute und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.